Connect. Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist der Spieleabend mit der Nummer 15, wenn mich nicht alles irrt. Oh je, das war schon wieder kein Deutsch. Aber das seid ihr ja so von mir gewöhnt. Außer mir sitzt da noch ein René. Ich glaube, das bin wohl ich. Und dann sitzt da noch so ein Krümelmonster. Howdy. Und dann sitzt da irgendwo noch der Elspotto, aber der sitzt ganz hinten. Hello. Ah, dann ist das Bärlein auch noch da. Ahoi. Dann haben wir da noch den Angbo. Schönen guten Abend. Und dann habe ich alle durchgezählt, oder? Wen habe ich vergessen? Na? Keiner der Gesundheit sagt noch, wo es ist. Ach scheiße, ich habe doch einen vergessen. Die Sendenden, da hast du auch vergessen. Ja, die Sendende, die sagte ja immer nichts. Ich weiß auch nicht, die kriegen wir nicht dazu. Ja, die Sendende, ich weiß auch nicht, die ist ein bisschen schüchtern, wa? Ja. Ist deine Schwester, ne, Alex? Ja, ja, ist meine Schwester, genau, Sendende. Ich dachte mir, das ist schon in der Art. Erinnert mich immer an Futurama, die Sendende. Weil da gibt's die Ndinde. F-Hein Sendende. Vielleicht sollte ich ihren eigenen Twitter-Account anlegen. Ja, die Sache ist nämlich, mich erinnert Sendende immer an Sense. Und er denke ich immer gleich an den Tod und dann muss ich fast weinen. Oh. Ja, Tod ist cool. Nee, war ein Witz. Weil Tod bringt mich nicht rein. Echt jetzt? Echt jetzt. Ach, Kinder, ihr seid so unlustig. Ja, dann ändern wir das jetzt. Apropos lustig, es ist ja gerade diese lustige Veranstaltung, bei der irgendwie so, alle Leute sich so verkleiden, dass man sie nicht mehr erkennt und dann irgendwelche Straftaten begehen oder so ähnlich. Das heißt Popstar. Echt? Kinderzeugen das heißt das. Klingt aber ziemlich krank und gemein. Ja, ja, das ist irgendwie kriegen da sogar teilweise Leute für von der Arbeit frei und so. Ja, aber anders ist auch die Bevölkerung im Rheinland nicht aufrechtzuerhalten. Die würden sonst einfach aussteigen und aussterben. Ja, anzunehmen. Ja, anders als im Saarland. Die Saarländer sind so zufrieden mit Frankreich, da wo sie nämlich jetzt gerade wohnen. Die sind wunschlos und grundlos glücklich. Ja, grundlos vor allem. Vor allem grundlos. Ach ja. Läuft eigentlich heute der Stream? Ich hoffe, dass der Stream durchläuft und irgendwie nicht ständig abkackt. Ich hoffe auch, dass wir zu hören sind, weil das kann ich von der Stelle hier aus nicht überprüfen, weil sonst hören wir uns alle zehnfach. Wenn das von euch einer irgendwie hinkriegt, der einen Kopfhörer in seinem PC stecken hat. Irgendwann muss ich das mal hinkriegen, dass ich da einfach einen Kopfhörer reinstecke. Moment. Können wir uns da auch sicher sein? Ich könnte allerdings auch einfach mal fragen, hallo Chat, hörst du mich? Ach richtig, da ist doch jemand. Unser Chat ist auf webchat.freenode. Chat, hörst du mich? Da ist doch jemand. Der auf chat.freenode.net, Channel Spielerabend. Spielerabend. Dadurch, dass ich mich gerade irgendwie ganz kurz selbst hören durfte, nehme ich an, das lief über irgendeinen Stream in irgendeinen Rechner und dann wieder in den Stream hinein. Oh, tut mir leid. Aber das war so, richtig? Ja, richtig. Gut, dann freut es mich doch, dass ich mich selbst hören kann. Ha! Können wir jetzt immer so machen. Hören wir uns? La, la, la. Oder so ähnlich. Channel Spieleabend. Spieleabend. Spieleband? Nein. Abend. Wer sich nach Möb 5 verirrt, also Möb 5 verirrt, der wird dann freundlich verwiesen an den Spieleabend. Das Lustige ist, in diesen Captures, oh, das hört sich bestimmt, in diesen Captures muss immer ein Buchstabe, eine Zahl, ein Sonderzeichen, ein Hieroglyph, ein Haiku und das Blut einer Jungfrau enthalten sein, damit es klappt. Und leider habe ich gerade das Haiku vergessen. Except. Ja, dann solltest du das nochmal ganz kurz einfügen. P, was ist das denn für ein Buchstabe? Hast du den Finger gestochen beim Schreiben, oder? Ja, stimmt. Ah, ach so, haha. wegen Blut einer Jungfrau hat er das gerade gesagt. Nur als Erklärung, genau. Für die Leute, die das nicht kapiert haben. Oh, ich bin im Chat. Sehr schön. Ja. Yeah. So, Wirres hin und her und alle sind wir da und spielen. Spielen, was spielen wir? Spiel. Ich würde gerne, ich habe noch nie das Spiel. Ja. Ja. Ja, ein Löwen beichten. Wie immer poste ich hier die Zugangsdaten für Ich habe noch nie in den Chat. Ich habe dafür 10.000 Euro im Jahr bezahlt. Das ist 10 Millionen 1.000 Euro. Das dürft ihr bitte benutzen, weil ich habe da zwar nur 500 Fragen jetzt freigeschaltet, aber dumm, Achtung. Sagen Sie, also, für heute sollten sie reichen. Ich sag mal so, das eine ist das Passwort, das andere ist der Benutzername, aber ich sage nicht, was ist. Ja, dann werden wir in einer Viertelstunde alle es herausgefunden haben und so lange singt uns René was. Ja, das ist jetzt ein kleiner Insider. Du musst schon zu einer Volksweise greifen, weil du darfst ja kein Urheberrecht verletzen. Hä? Heilresene, ja. Hä? Hä? Ja. Nee. Schön, Augenblick. HTTP, Doppelpunkt, /. Ich, minus, habe, minus. Ach, minus, habe ich vergessen. Nie.de. Ausgeschrieben. Das dürfte ja, aber immer abwechselnd groß und klein. Immer abwechselnd, aber ich glaube, vorne ist der kleine oder vorne ist der große. Ich weiß es nicht genau. Probiert's aus. Aber immer abwechselnd, das ist wichtig. Ha, jetzt. Das Lustige ist, ich hatte da irgendwann ja auch mal so ein Login beantragt, wie man das halt so macht, wenn man irgendwie eine Seite ab und zu mal nimmt. Aber also ich kann mich nirgends einloggen, falls das vonnöten sein sollte. Warum kannst du? Achso, du sitzt auf dem Trocknen. Ich bin gar nicht am PC, deshalb, ja, genau. Ja, dann kann man auch im Trocknen nur lustige Fragen beantworten und muss sich dann selbst halt eine lustige Frage ausdenken an der Stelle. Oder mehrere. Sollen wir das wieder mit den drei richtig machen, drei falsch machen und dann geht's weiter? Dann musst du wir können das wieder mal probieren, ja. Ja. Was ist so. Ein Dreier richtig machen? Ja, lass uns ein Dreier richtig machen. Womit wir dann auch den Sendungstitel schon wieder hätten. Was war das? Das waren die 5 Euro und Phrasen. Was? Münzen 5 Euro. Das sind 5 Euro, Münze. Wow. Ja, übrigens, ich habe. Das sind die besten am Markt, die mache ich selber. Übrigens, wir haben zu Hause ganz viele 10 Euro Münzen und eine 100 Euro Münze. Oh. Und mit denen darf man im Supermarkt bezahlen. Das ist echt so. Die 100 Euro Münze ist aus Gold und die andere ist aus Silber. Wenn du damit die im Supermarkt ausgibst, dann bist du richtig schön bescheuert. Nimmt halt keiner und uns ist es auch ziemlich blöd, weil man die kann man in 100 Jahren teuer verkaufen. Ja, das Ding ist, die Goldmünze ist jetzt schon mehr wert als die kannst du jetzt schon eben. Teuer verkaufen. Die ist jetzt schon ungefähr 640 Euro wert. Also nur mal so als Info. Nee, stimmt ja, klar. Ja, wir halten also fest, ich bin mal wieder zu dusselig, einen Link ins Skype zu schreiben, richtig, aber was hat denn an meinem nicht gestimmt? Na, ich bin zu dusselig, mich auf einer Webseite anzuloggen, ich logge mich jetzt doch mit deinem Login ein. Ja, das ist so, wieder eine halbe Stunde geredet, ohne Sinn, und also ohne Sinn, Zweck und Verstand. Wir sind noch nicht mal bei der 9. Minute. Ja, siehst du, eine halbe Stunde, sag ich doch. Und trotzdem, also wollen wir nicht so langsam mal anfangen? Ich kann ja schon mal anfangen. Fang doch an. Ja, eben. So, wer ist denn nach mir dran? Warte mal, nach mir? Nee, weiß ich nicht. Das darfst du heute mal festlegen. Gut, noch, dann kommt nach mir die Steffi. Ja, Renate, gut. Ich bin, Klammer auf, noch, Klammer zu, nie von zu Hause weggelaufen. Ja, bin ich noch nie. Also richtig, so. Ja. Ich hatte noch nie sexuellen Fantasien. Ich hatte noch nie sexuellen Fantasien. Nee, sexuellen Fantasien hatte ich noch nicht. Aber sexuell. Also ich habe grammatikalisch richtig sexuelle Fantasien, sicher, aber. Okay. Also falsch. Du denkst nicht grammatikalisch falsch, schon gleich nicht sexuell? Prinzipiell, ich bin Sachse, wir können nicht anders. Ja. Also doch. Übrigens, es gibt ein Instrument, was aus Sachsen kommt. Aha, der Dudelsachse. Ich habe noch nie jemanden zum Tanzen aufgefordert, Steffi. Das ist richtig. Ich habe es nicht so mit Tanzen, ich bin da so ein bisschen Bewegungslegastheniker. Sitztänzer. Genau. Ich habe noch nie während einer Hochzeitsfeier gedacht, dass die Ehe nicht lange halten wird. Habe ich noch nie. Hatten, glaube ich, das letzte Mal schon. Ja, hatten wir, ist voll egal. Ja. Ich habe noch nie geklaut. Ja, habe ich noch nie. Du bist langweilig. Entschuldigung, ich bin halt nicht anders. Hatten wir auch letztes Mal schon. Hast du noch mal einen Schluck von deinem alkoholischen Getränk, von dem du eben sprachst? Ich? Ja, also wer sonst? Bei jedem falsch. Kleine Wette, bei jedem Falsch muss derjenige, der gefragt wurde, außer mir, ein alkoholisches Getränk trinken. Und wer dann zuerst besoffen ist, hat gewonnen oder verloren. Das entscheiden wir dann. So oder so ähnlich. Je nach Gusto. Ja, genau. Da habe ich aber eine Woche Vorsprung. Eine Woche reicht da, glaube ich, nicht ganz. Wollen wir nicht weitermachen? Die Frage hatten wir letztes Mal auch schon. Ich habe noch nie gepupst und dann etwas gesagt, wie bar, wer hat gepupst, um von mir abzulenken. Ja, mach weiter, weil das hatten wir ja echt letzte Woche schon. Ist doch egal. Mach ich nicht, weil... Also falsch. Ich sagte, ich entschuldige mich. Also, ja, also es wäre richtig. Ja, okay. Ach, richtig, stimmt. Genau, die Frage habe ich die letzte schon gestellt, ne? Dir. Ja. Ich erinnere mich. Oh. Ah, so kleines... Wollen wir mal einfach so weitermachen und ich frage jetzt mal den Spotter? Hätte ich aber nur eine lustige Frage für dich. Gut, dann frag. Ich habe noch nie geschluckt. Ja, dann können wir jetzt an der Stelle vielleicht an den Spotto die Frage weiterreichen. Wie, die gleiche Frage? Das wird doch heute so zur Standardfrage. Ich wollte gerade sagen, das kann man ja so in den Standardfragen-Repertoire. Steht hier übrigens wirklich, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich bin hier irgendwie besoffen. Bin ich, aber nicht, dass ihr denkt, ich bin irgendwie... Eher besoffen als sonst. Ja, ich hast du etwa wieder Schwarztee getrunken? Ich habe hier gerade Schwarztee stehen, ich war vorhin auf einer Faschingsfeier, wie gesagt. Und da gab es ganz viel Schwarztee. Ganz viel Schwarztee. Nee, Cola Rot. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es war sehr lecker. Und was kann mir einer erklären, was Cola Rot? Ich habe keine Ahnung, echt nicht. Weißt du, was ist Cola Rot? Das hat eigentlich ganz gut. Kirschen. Kirschengeschmack. Ich glaube, da fehlt einfach nur die Hälfte von dem Wort, die der zu viel davon hatte, nicht mehr hat aussprechen können. Rot, ja, Rot. Wein. Cherry Cola ist es mit Kirschen, aber was ist Cola? Ich google das gerade mal. Augenblick. Ich gehe davon. Ich kann weitermachen. Ja, google du das mal, ich frage inzwischen mal den Spotto. Ja. Also Spotto, ich hatte noch nie Sex mit einer verheirateten Frau, einem verheirateten Mann. Sind es jetzt eigentlich zwei Fragen? Richtig. Richtig, okay. Übrigens, Cola Rot ist ein schmackhaftes und nicht sehr schnell abfüllendes Getränk aus, wie der Name schon sagt, Cola und Rotwein. Sag ich doch. Ist das nicht das, was in Amerika unter dem sogenannten Begriff Jesus Juice läuft und dazu genommen wird, um Kinder betrunken zu machen, weil man eben den Alkohol nicht wirklich schmeckt und die Kinder dann umklappen und dann, naja, die Kirche halt, ne? Egal. Kann sein. Spotto, ich habe mich noch nie in einen Kollegen, eine Kollegin verliebt und wollte Sex mit ihm oder ihr haben. Das sind ja wieder zwei Fragen in einer. Ja. Jein. Die Schaltfläche fehlt. Was war die Frage? Dann richtig. Richtig, okay. Was war die Frage, Entschuldigung? Habe ich schon weitergedrückt. Kannst du da nachhören? Nee, steht doch da unten, deine letzte Frage. Nö. Egal. Ich hatte noch nie einen Durchhänger, beziehungsweise bin feucht geworden. Durchhänger, beziehungsweise bin feucht geworden. Also wenn man einen Durchhänger hat. Da war ein Nicht, was ich unterschlagen hatte. Bin nicht feucht geworden. Also El Spott. Ah, verstehe. Ah. Richtig. Richtig. Jetzt wissen wir wohl wieder nicht, welche Frage er von beiden beantwortet hat. Okay, das ist relativ eindeutig. Ich bin ja, stimmt. Nie als Betrunkener dekoriert. Bitte nochmal. Ich wurde noch nie als Betrunkener dekoriert. Ich notiere da mal den ersten. Richtig. Also nicht ohne meine Einwilligung. Das zählt aber dann eigentlich auch als falsch. Weil ja, zählt als falsch. Ja. Dekoriert ist dekoriert. Also darf ich kurz mal. Machen wir eigentlich? Das heißt, wenn ich mir selbst so ein Abrubbeltattoo ins Gesicht gemacht habe, das zählt. Ja. Okay. Dann wurdest du von dir selbst dekoriert, ob deines Alkoholgenusses, würde ich sagen, ja. Stimmt. Ja. Ich darf kurz mal die Seite. Das Tolle war, es war gar kein Abrubbeltattoo, es war ein Sticker. Ich darf ganz kurz mal die lustige Seite, die erheiterte Seite betrunkene-dekorieren.de in den Raum werfen. Ich habe letztens ein Bild gesehen von zwei, na, ich schätze sie zu, so zwischen 3 und 5 einjährigen Mädchen, die irgendwie offenbar von Papa gesagt bekommen hat, stellt euch mal bitte so dahin. Und noch den Anschluss abwarteteten. Weil sie waren von Kopf bis Fuß mit den verschiedentlichsten Filzstiftfarben. Der böse Moment, wo du rausfindest, was Permanentmarker sind. Genau. Wie viele Fragen machen wir eigentlich, bevor wir weitergeben? Weil ich meine, wir können jetzt nicht die 3 Fragen, der Spotto, der hat sowieso im Leben noch nichts erlebt. Ich würde sagen, ich gebe einfach an den Spotto jetzt weiter und der fragt jetzt mal irgendjemand anders. Ja, machen wir. Genau, wenn man nicht mehr will, gib mal ab. Säckchen weiterwerfen, wen fragt denn der Spotto? Ja, wie der Papst übrigens. Wer möchte denn von mir gefragt werden? Ja, frag mich mal. Ah, okay, Bärchen. Dann erzähl also mal. ich habe mir noch nie gewünscht, mein Partner, meine Partnerin hätte einen größeren Penisbusen. Also nicht Penisbusen, sondern Penis oder Busen. Da ist das erste falsch. Okay. Aber größere Brüste könnt ihr schon haben. Ich habe meinem Haus oder Kuscheltier noch nie meine Sorgen erzählt. René erinnert sich an letzte Woche. Das ist richtig. Meinem Haus. Noch nie, ja? Das ist richtig. Ich habe meinem Partner, meiner Partnerin noch nie schmutzige Wörter ins Ohr geflüstert, wenn wir Sex hatten. Das ist richtig. Was denn für... Patina. Bartschatten. Ich hatte noch nie Sex unter der Dusche oder in der Badewanne. Das ist falsch. Okay, zweites falsch. Genau. Dann kommt jetzt auch automatisch das dritte, denn da steht, ich hatte noch nie Sex. Dementsprechend. So. Das ist richtig. Was ist das? Moment, ich hatte schon lange keinen mehr, aber noch nie, würde ich nicht sagen. Er kommt auf den Zeitraum an, vielleicht zählt es ja dann schon wieder als noch nie. Das war ja. Wieder als noch nie. Aber Bärlein hat doch hier einen Nachweis. Ja, stimmt. Du hast einen Sohn, aber genau. Noch nie Sex gehabt. Gern nicht. Na gut, 3 falsch. Dann darfst du jetzt. Hast du noch den Aristocats oder mich zur Auswahl, wenn ich das richtig sehe? Oder habe ich schon wieder jemanden vergessen? Den Gargamelmonster. Bestimmt! Ich habe das im Krümmelmonsterchen schon wieder vergessen. Ist der überhaupt immer... Ja, aber ich hab ja keine Fragen, die ich stellen könnte. Das aber du könntest zumindest nicht beantworten. Du musst dir die dann aus den Fingern saugen und gut ist das. Ja, okay. Und das muss immer was Zweideutiges sein, offenbar. Ja, gut, okay. Nee, es muss einfach nur irgendwas sein, was man im Zweifelsfall eher nicht beantworten würde und durch irgendwie Stocken sich verraten wird. So eine Ja-Nein-Frage. Welche Farbe hat der Himmel? Zum Beispiel. Ja, nein. Ja. Das ist falsch. Ja. Für die. Ja, Bärlein, wen suchst du denn von uns dreien dir aus? Dann nehme ich mal dich. Dann nimmst du mich. Gut. Dann schreibe ich mir mal meinen Namen und hinter deinen Namen und dann frag mich mal. Ich wurde noch nie verhaftet. Richtig. Ich hatte noch nie eine Schönheits-OP. Richtig. Ich habe mich noch nie mit meinen Eltern, meinen Geschwistern gestritten. Falsch. Wer schreibt denn sowas? Ich hatte noch nie Reizwäsche an. Falsch. Ich habe mich noch nie tätowieren oder piercen lassen. Richtig. Oder zählen Ohrringe schon? Ja, Ohrringe sind Tattoos. Naja, nee, aber genau. Löcher durch Haut mit Stecker drin, bei Ohrringen ist das immer so eine Sache. Das ist die Frage, ging es durchs Ohrläppchen oder den Ohrknorpel? Es ging durchs Läppchen. Dann zählt das nicht. Gut, dann habe ich ja noch einen falsch offen. Ich habe noch während einer Hochzeitsfeier gedacht, dass die Ehe nicht lang halten wird. Hatten wir schon. Ich war noch nie auf einer Hochzeitsfeier. Was? Ach, dich lädt also auch niemand ein? Also das heißt doch, ich war schon mal bei meiner Mutter, als sie das zweite Mal geheiratet hat, aber da habe ich mir das tatsächlich nicht gedacht. Also, nee, mich lädt auch niemand ein, weil da müssen sich von allem mir immer anhören, warum machst du das eigentlich? Das wollen die Leute nicht so gerne. Ja, du solltest das vielleicht nicht unbedingt machen, während die gerade so am Altar beim Standesamt stehen, weil das kommt immer ein bisschen dann scheiße. Dann muss ich laut schreien, nein, nein, tu's nicht! Tja, das ist das Problem bei Hochzeiten. Bei Hochzeiten frage ich immer, oder denke ich halt immer, dass die beiden Partner eigentlich überhaupt gar nicht zusammenpassen. Und meistens ist es dann auch so. Ja, es sind völlig unterschiedliche Geschlechter. Und ja, sowas kann... Da denke ich mir, kann nicht gut gehen. So viele Unterschiede, vor allem schon äußerlich. Innerlich kann ich da nicht reingucken, aber schon äußerlich so viele Unterschiede, das kann nicht klappen. Klingt gute Erfahrung habe ich gemacht, immer dem einen Glückwunsch zu sagen, dem anderen selbst schuld. Ja, ich verschenke ja auch bei meinen Eltern dann zu den Hochzeitstagen dann immer Beileidskarten. Besser du als ich. So, war ich jetzt bei 3 falsch angekommen? Nein. Hast du noch. Ich bin noch nie betrunken zur Arbeit gekommen. Das dürfte stimmen, weil ich trinke so selten. Ich hätte jetzt auch, ich arbeite so selten. Spanien gewesen. Falsch. Noch nie was? Noch nie was? Bitte? Spanien war ich schon. So. So, Alex, jetzt fragst. Jetzt kann ich einen von den zweien mir aussuchen, die ich jetzt beide schon mal vergessen habe. Wer möchte? Na, super. Ist hinter uns. Na super. Dann nehme ich den Aristocats, wie er schon gerade sich so schön anbot. Das wird eine sehr kurze Runde. Habe ich alles schon gemacht. Na, dann muss er ja durchhalten, bis ich aufgebe. So. Ich habe noch nie die Füße meines Partners, meiner Partnerin geleckt, geküsst. Ist eigentlich richtig. Das ist eigentlich richtig. Es sind die Socken, die heißen Füße des Königs. Okay. Ich habe mich noch nie selbst befriedigt. Das kann ich ausschließen. Ich habe noch nie darüber geschwindelt, dass ich, was ich wirklich arbeite. Oh, das kann ich sowas von ausschließen. Ich habe noch nie jemanden einen Job vorgespielt, um ihn zu beeindrucken. Was ja an die letzte Frage anschließt, oder? Ja, ich frage mich auch gerade. Nee, das ist richtig. Es ist ja nicht so, dass ich jemanden beeindrucken will. Es ist mir einfach nur nicht abschrecken. Ich habe mich noch nie geschminkt. Das ist falsch. Ich war jung und brauchte das Geld. Und warum lag da Stroh rum? Es gibt tatsächlich Fotos mir im Netz mit einer Faustaufführung als Mephisto geschminkt. Also von mir gibt es solche ähnlichen Fotos auch, allerdings auf einer Bühne, allerdings mit Gitarre und mit einem aufgemalten BH, weil wir im Bandraum, Backstage-Raum ein bisschen Langeweile hatten. Ja, aber von mir gibt es solche Bilder. Was ist wieder zur Frage von davor mit dem Betrunken dekoriert? die habe ich ja gestellt und nicht beantwortet, von daher geht das schon. Ich habe noch nie behauptet, dass ich 18 Jahre alt wäre. Waren das nicht schon drei Fälsche? Jetzt ist es 3 Fälsche, oder? Jetzt ist es 3, ja. Okay. Erzählt, ja. Ich habe ausgeschlossen, das kann ich ausschließen als falsch. Ich war der am ältesten Aussehende, der versucht hat, Alkohol zu bekommen, ja. Ich damals gar nicht getrunken dann habe. Darf jetzt der Aristokast den Gabben fragen. Fragen. Okay. Sekunde. Also, war noch nie, da steht halt tatsächlich so, mit einem anderen zusammen, weil ich jemand anderen eifersüchtig machen wollte. Das stimmt, das war ich noch nicht. Ich habe noch nie einen Fehler gemacht, den ich dann auf eine Kollegin geschoben habe. Ja, Sexismus, Aufschrei. Das stimmt auch, ja. Also ich habe das noch nicht gemacht. Ja. Du machst keine Fehler. Löblich? Nein, doch Fehler mache ich immer. Aber ich schiebe das auf keine Kollegen, weil ich keine Kollegen habe. Ich entschuldige mich für die nächste Frage, aber ich hatte noch nie einen Orgasmus allein durch die Vorstellung, einen Traum. Was? Das stimmt, ja. Das hatte ich noch nicht. Ach, da war ein Schräger, okay, jetzt habe ich ihn gehört. Ich habe mich noch nie heimlich selbst befriedigt. Was? Heimlich? Ich glaube, ich mache das immer öffentlich. Kriegt ihr das Memo ich glaube, nicht? Jede. Also, ich schreibe das immer an die Wohnungstür. Heimlich zahlt doch keiner. Ja, so unten ins Treppenhaus einen Zettel gehängt. Leute, wie sieht's aus? Ja. Dann und dann bin ich ja mal wieder hier, ne? Morgen zwischen 8 und 21 Uhr könnte es lauter werden. Oder einfach ins Treppenhaus stellen, ne? Geht genauso gut. Wird, ja, als Wohnungstür. An die geöffnete Wohnungstür. Also, ich bejahe es mal im Dienste der kulturellen Aufklärung. Ich habe noch nie ein Rollenspiel gespielt. Kannst du dir aussuchen, wie du es verstehst? Doch, ja, habe ich. Mehrfache Art. Nee, es ist okay. Vielfache Varianz. Ich habe noch nie ASI-TV geguckt. Talkshows mitten im Leben, 2 bei Calvas. Das stimmt, das habe ich noch nie getan. Oh Gott, Kulturlücke. Kultur ist, naja, okay. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt zu verneinen. Ich habe noch nie ein Buch ganz durchgelesen. Was denn sowas? Ich habe noch nie Bücher ganz durchgelesen. Die ersten 20 Seiten und dann weg. Na, ich lasse mal das letzte Wort aus, damit ich niemals ein Buch ganz durchlese. Wobei die Angaben über den... Der war 34 Jahre, hatte sein erstes Buch gerade gekauft und stand vor uns und sagte, das ist total faszinierend, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr lest das und dann habt ihr die Vorstellung von dem Typen, der es geschrieben hat, im Kopf. Das erinnert mich an ein Erlebnis, das ich mal in so einer Shopping-Mall hatte. Dann meinte eine junge Frau zu der Tochter, die bei den Büchern stand, Stacy, komm bei die Bücher weg, du weißt, wir lesen nicht. Der ist auch schön. Merkt man. Schön fand ich auch die Mutter, die zu ihrer Tochter sagte, als sie am Lesen war, na, wenn du die PlayStation nicht benutzt, warum haben wir sie mitgebracht? Okay, ja, ich gebe dir mal einen falsch für das Buch. Ja, klar. Ich entschuldige mich auf die nächste Frage. Ich habe noch nie bei der Angabe der Anzahl meiner Sexpartner eine zweistellige Zahl nennen müssen. Das sind Zwänge, die Leute haben, ist unglaublich. Das ist richtig. Jetzt muss ich mal kurz sortieren. Werdet eigentlich häufiger nach der Anzahl eurer Geschlechtspartner gefragt? Also wenn ja, jeden Tag. Ja, insgesamt oder wie? Also die Frage ist ja unklar gestellt. Ja, insgesamt. Ich habe noch nie einen Preis oder Pokal bekommen. Doch habe ich. Also falsch. Damit haben wir ein zweites falsch. Ja, genau. Ja, ich glaube, das können wir jetzt auch erschließen. Ich habe noch nie meinen Partner, meine Partnerin ganz nackt gesehen. Ist das von 11-Jährigen für 12-Jährige geschrieben oder was? Du lachst, Kategorie Sexbeziehung stehe ich hier. Du lachst, die Frage hat 50-50, glaube ich, oder so. Und dann gibt es also 60. Ein weiteres falsch. Dann gibt es halt Leute, die dann antworten, ich trage so selten Handschuhe. Und dann schön. So, und jetzt erleben wir die Fantasie von einem Krümelmonster, das den René Fragen fragen darf. Ja, und dann erzählen wir meine seltsamen Geschichten. Das heißt, diese drei Fragen werden eine Viertelstunde dauern. Auf das ist kurzweilige und ach, mach einfach. Ja. Oh Gott. Ja, das wird ja interessant. Tu einfach so, als würdest du schon mal, hast du schon mal, wo wir das eben hatten, hast du schon mal in der Öffentlichkeit Sex gehabt? Man spricht um öffentlichen Nahverkehr. Ich frage einen 15-Jährigen danach, aber gut, okay. Öffentlicher Nahverkehr zählt nicht, ne? Natürlich. Nur wenn sie es auch wollte. Also, mit allen. Nur wenn sie es auch wollte. Atmen. Warte mal, ich muss kurz mal, Stefan, das ist wieder eine Aufgabe für dich. Schreib einfach mal die Zeit auf, wenn sowas kommt. einfach irgendwelche Zahlen aufschreiben, wird schon passen. Okay, dann schreibe ich jetzt mal eine 3 auf, ne? Alles klar. Ich hatte noch nie richtig. Ich hatte noch nie richtig. Hm? Okay. Stimmt. Okay. Oder, Entschuldigung, kurze Frage. Wer hat denn schon öffentlich Sex? Ich meine, das ist ja so eine Sache, das wird zu Recht tabuisiert. Wer hatte denn... Zumindest bei manchen Menschen. Gibt dem Wort Anprangern eine völlig neue Bedeutung. Ja. Sagen wir so, ich habe schon Leute gesehen, die das hatten. Echt jetzt? Ja. Also währenddessen oder? Ja, ja. Kennengelernt. Ah, ja. Also wo sieht man denn so? Ach, du warst, ach so, willst du da nicht drüber reden, Alex? Ist öffentlich, zählt Sexkino zu öffentlich? Ja, definiere Alex. Mal öffentlich. Weil ja, Alex wohnt doch in Berlin und in Berlin war die Love Parade. Also wer da nicht zumindest über ein Paar stolpert, war eigentlich nicht richtig dabei, oder? Es gibt die verschiedensten Ecken in Berlin, wo man immer wieder über solche Paare stolpert. Ich will nicht nach Berlin. Oder wie ging das Lieder? Love Parade immer voll. Ja, aber die Love Parade ist doch schon seit Ewigkeiten nicht mehr da. Eben, ja, aber Alex wohnt gar nicht mehr da. Ja. Ja, weil in Berlin ist immer geschlossene Gesellschaft. Berlin ist generell geschlossene Gesellschaft. Ich wollte gerade sagen, geschlossene Anstalt, wolltest du sagen. Ups. Oh, ja. Oh ja, richtig. Aber du willst doch bestimmt noch ein paar lustige Fragen beantworten. Ja, richtig. Schön. Hier, Blackie. Also jemals besoffen deine Freundin angerufen, um ihr zu sagen, dass du sie nicht leiden kannst? Nicht mehr leiden kannst? Dazu muss man nicht betrunken sein. Das stimmt, ja. Das stimmt. Macht's aber oftmals etwas konkreter. Aber nicht besser. Richtig habe ich noch nie. Also ich war dabei nicht besoffen, wollte ich sagen. Und ich meine nicht leiden können und du bist hässlich. Naja. Du siehst genauso aus wie deine Großmutter, nur älter. Ja. Und das mit 14. So weiter. Okay, die Frage ist jetzt nicht so originell. Hast du dir jemals böse Sachen aus dem Internet runtergeladen, illegal? Das neue Heino-Album. Ich wollte gerade sagen, zielt. Das, ganz ehrlich, das ist mir nämlich auch gerade gekommen. Es sind böse Sachen. Das wären selbst böse Sachen. Alles, was in irgendeiner Art und Weise eine Raubkopie ist. Dann so. muss ich sagen, stimmt. Habe ich noch nie Fragezeichen falsch. Also, mein erstes falsch. Ja. Ich habe nämlich tatsächlich mal von den Wise Guys ein Album runtergeladen. Da war ich 10. Du hast Christen beklaut, wie schön. Ja. Ich habe tatsächlich Christen geklaut. Aber es sind Evangelien. Es sind Evangelien. Muss man dazu sagen, also nicht ganz so schlimm wie die Katholen. Aber trotzdem noch Christen. Also nicht schlimm. Aber tatsächlich habe ich, ja. Ja, wo wohnen also Sie denn? Falsch. Ja, wir wohnen auf den Katholen. Weiter. Ja, dann machen wir mal, jetzt wo wir bei den Katholiken waren, machen wir mal eine ganz kindische Frage. Hast du jemals als Schüler, du bist ja auch noch Schüler, in die Mädchenumkleide geguckt? Aktiv? Also, ich wurde mal reingedrückt. Ich wurde da mal eingeschlossen. Besser als reingezogen. Ja, genau. Also ich wurde mal reingedrückt und dann wurde abgeschlossen, aber also von ja, außen. Ja, das ist ganz furchtbar. Quasi zugedrückt. Ich habe mich nicht beklagt, aber ja, habe ich falsch. Also ja, aber ja. Ja, aber da habe ich noch nie falsch. So. Das richtig verstanden, dass eure kleinen Luftschlüssel ausgeschlossen sind? Nein, die haben nicht abgeschlossen, die haben zugedrückt. Okay. Das sind Fluchttüren und die kann man von außen zudrücken. Das sind Gittertüren. Also ich finde ja in Damm-Umkleidekabinen Fluchttüren auch schon irgendwie ziemlich bedenklich. Falls der Sportlehrer mal kommt. Obwohl, nee, Frauen, Mädchen... Falls er raus will. Hast du schon mal deine Tage vorgetrunken? Ja. Das stammt aus meiner Schulzeit, ja. Ich habe meine Tage. Marcel, du bist doch ein Junge. Das macht doch nicht. Ich will aber nicht mitmachen. Schön. Weiter? Soweit ich weiß, habe ich erst zwei falsch. Eins fehlt noch. Ja. Ja, was? Ja. Das ist nur schwierig. Irgendwas mit Alkohol. Alkohol hatten wir auch schon. Na. Du wüsst ja gerne, ob der René schon Auto gefahren ist. Wie das. Naja. Kannst du das in eine ethisch-moralische Frage umformulieren? Wie, das musst du gerne machen, das ist ja Frage. Ja gut, dann nehme ich mal diese Frage. Also bist du jemals illegalerweise Auto gefahren? Wir kriegen hier heute sämtliche Straftaten aus dir heraus. Also komm, Filesharing, Autofahren. Dann formulier's doch bitte wenigstens so, um irgendein motorisiertes Gefährt, weil ich meine Moped und Hühnerschuhe. Ja gut, ist alles nicht. Moped darf er doch schon, oder? Irgendwas, womit er einen Führerschein gebraucht hätte. Irgendeinen fahrbaren Untersatz. Also die Aussage ist, ich habe noch nie, Punkt, also falsch. Ich habe noch nie. Bin noch nie illegal, zum Beispiel Achterbahn gefahren oder so. Das habe ich allerdings schon getan. Da fällt mir ein, ich war 12 und man hätte 1,60 Meter sein müssen, aber ich war nicht 1,60 Meter. Und bin dann trotzdem bist du heute immer noch nicht, oder? Ich bin 1,23 Meter mit 15 Jahren, aber ich bin normal groß, oder? Nee, passt ja, schon. Das wird schon. Ja. Ja, das wächst sich aus. aber meine Körpergröße... Wenn du dich ein bisschen gießt... Ich bin 1,23 Meter, also ich habe 1,23 Meter, aber meine Körpergröße, ich bin ein bisschen größer von der Körpergröße her. Nächste Frage, ach nee, nicht meine nächste Frage, falsch. Ja, richtig. Nächste Frage von mir an noch eine Runde. An Steffi. Noch eine Runde, ja? Wir reden heute. Wo wir gerade dabei sind. Ich habe noch nie geschlafen, achso, nee, haben wir schon. Falsch, hast du gesagt, ne? So, ich war noch nie auf einer Party mit, ich war noch nie auf einer Party mit einer... mit meiner Freundin, / meinem Freund, und habe mit einem, / einer anderen geflirtet. Ich wäre so selten auf Partys eingeladen. Also falsch, richtig. Das ist richtig, ja. Ich hatte noch nicht Sex mit der Freundin meines besten Freundes, dem Freund meiner besten Freundin. Es geht alles irgendwie ein bisschen in dieselbe Richtung, ne? Ist aber auch richtig, hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie Analsex. Das kann ich auch verneinen, hatte ich noch nie. Also richtig. Das ist bis lang. Na wohl. Ich hatte noch nie Angst vor Spinnen oder Schlangen. Das ist eine blöde Frage. Entweder die Fragen sind sexuell, ich sag mal, anzüglich oder blöd. Ja, ist richtig, weil. Richtig, ja? Ich habe total Angst vor Spinnen. Ich habe noch nie jemanden bekocht. Das ist bekocht? Ja. Du hast noch niemand gekocht. Gekocht oder gekocht? Das ist dann wieder, wo es dann wieder langsam strafrechtlich relevant wird. Das BKA hat schon tausende, die Stasi hat schon tausende Akten über uns. weil wir schon lange, ja. Die Stasi, ach komm, das tut man nicht so. Frag den Gregor Gysi, der kann ja alles drüber sagen. Über die Stasi und so. Ihr habt alle kein Internet, ne? Ihr wisst es nicht. Nee, wir haben alle kein Internet, deswegen podcasten wir hier auf Magnetband. Also, er maßt das alles und ich setze es hier alles per Tastatur. Wie war jetzt noch die Frage? Also, bekocht? Also, bekocht habe ich schon jemanden. Ich habe noch nie ein Kondom angestochen, / die Pille nicht genommen, etc. Ich habe... weder das eine noch das andere. Du nimmst auch nicht brav immer deine Pille. Genau. Hajo, hattest die Pille geholt. Das war ein schöner Ausschnitt irgendwo. Das ist genetisch, da helfen keine Pillen. Ich habe noch nie so viel Geld verdient, dass ich nicht mehr wusste, wie ich es ausgeben soll. Das kann ich mir in Fug und Recht behaupten, habe ich noch nie. Also ich habe immer irgendwas gefunden. Ich habe bei Oma noch nie den Teller leer gegessen. Doch, das. Was? Echt? Gibt es das als Frage? Ja. Also, das habe ich schon. Ich meine, bei Oma. Ist schwer. Also, ja, aber bei Oma gibt es ja manchmal schon so, ich sag mal, ich sag mal Bohnensalat. Da gehen, die gehen die Herzen nicht auf, sondern mehr die stülpen sich so um. Also ich sag mal so, ich kenne jetzt den Bohnensalat natürlich von deiner Oma nicht, aber das ist besser so. Ich habe noch nie, nee, das ist, die Frage ist blöd. Ich habe noch nie herausgefunden, dass mich mein Partner schrecklich meine Partnerin betrogen hat. Habe ich tatsächlich noch nie. Also richtig. Also ich bin entweder sehr naiv oder in der Partnerauswahl doch relativ gut. Ich denke mal eher Ersteres. Ich habe noch nie Potenzmittel genommen. Habe ich auch noch nie, ne. Potenzmittel, also Viagra vor allem macht Kopfweh, habe ich gehört. Kann ich nicht drüber reden, weiß ich nicht. Habe ich ja nicht. Ich habe guter Versuch. Ich habe... Falsch. Ich habe noch nie Selbstgespräche geführt. Davon wahrscheinlich. Nee. Wir führen keine Selbstgespräche, ne? Nee. Zählt Podcasten dazu? Ich war mal schizophren, aber wir haben es überstanden. Ich habe noch nie... Also muss ich sagen, bei dem Selbstgesprächen ist falsch. Hin und wieder neige ich dazu. Lassen wir das. Ich habe noch nie auf dem Tisch getanzt. Richtig. Dir fehlt noch ein falsch, ne? Ich hätte noch nie einen ohne, oh, One-Night-Stand. Moment, ich musste noch vor das vorhergehende falsch noch trinken. hatte ich noch nie. Brauche ich auch nicht. Würde ich auch sagen. Richtig. Das sagst du doch auch ständig, oder? Ich habe noch nie ein Auto kaputt gemacht, beziehungsweise einen Unfall gebaut. Das ist definitiv falsch. Da sieht man die aber. Die nächste Frage, bitte. Ich habe noch nie SM praktiziert. So, und jetzt bist du. Ja, habe ich nicht. Und? Also, falsch, ja? Ich meine, gut, bei meinen Initialen glaubt man das kaum, aber ist das wirklich so? Stimmt. Okay, stimmt. Doch, ich war schon ich. Die Sache ist übrigens, meine Handynummer hat 69 am Ende. Ist das ein Zeichen? Nein, das ist eine Handynummer. Tja. Womit wir wieder beim Team. Nee. Steffi, SM. Du bist. Genau. Ich mach dann wieder den Spotto, ne? Den Sporto? Jetzt lernen wir wieder den Spotto besser kennen. Moment, ich hab noch die alte Frage drin. Das ist auch schön. Ich habe noch nie versucht, einen Orgasmus zu verheimlichen. richtig. Bei welcher Gelegenheit hat man denn das Bedürfnis? Wenn man zum Beispiel... Du kannst dem Pastor doch nicht zeigen, dass es dir gefällt. Zum Beispiel in der Schule würde ich das verheimlichen. Wobei ich mich fragen würde, wie ich in der Schule einen Orgasmus bekomme. Aber das ist eine andere Sache. Verheimlichen würde ich es. Okay, solltest du also mal irgendwann, würdest du es eh nicht sagen. Das könnte jetzt mal, egal. Ich kann mir das nicht vorstellen. Gefällt es dir auch? Ich sag nix. Okay, Spotto, geht gleich in der Kategorie weiter. Ich habe mich noch nie beim Sex blamiert. Richtig. Würde ich auch sagen. René, kein Sex zu haben zählt nicht. Ach so, na gut. Ich habe noch nie Dosenstechen gespielt. Was ist bitte Dosenstechen? Kann mir das bitte jemand aufmalen? Ich meine, ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Man nimmt eine Dose Bier, schüttelt die ganz dolle, nimmt sich irgendwas, rammt es in die Dose Bier und saugt diese dann aus. Siehst du, und deswegen haben wir Flaschen. Ja, richtig, habe ich noch nicht. Hast du noch nie, gut. Ich habe mir noch nie einen Traum erfüllt. Ja, was für ein Traum? Entschuldigung. Das geht doch nicht. Weil es könnte ja auch ein feuchter Traum sein. Das ja, um mal bei der Kategorie zu bleiben. Richtig. Ja. Hast du noch nie? Was, echt? Ich meine, beim Spieleabend mit Podcasten, also... Ja, das ist... Ernsthaft, das ist wirklich falsch. Also, ein Traum hier... Traum seiner Eltern. Ein Traum jeden Mannes zwischen 70 und... Na gut. Nein, ich träume einfach zu pessimistisch. Ach so, deswegen. Ich träume. Der Pessimist... Den hatten wir auf jeden Fall letztes Mal auch schon. Der Pessimist sagt, es geht abwärts. Der Optimist sagt, hui. Hui. Versteht ihr, weil abwärts und hui und Achterbahn. War ein Witz. Weil, ja. Kannst du den nochmal aufmalen in der Zwischenzeit und ruhig sein? Okay, machen wir weiter. Nee, die hatten wir das letzte Mal schon. Ich habe die Zeit. Ich habe noch nie einen Ferienjob gemacht. Falsch. Falsch. Was für ein Job? Ferienjob. Kennst du nicht? Ja, Arbeit. Was für ein Job? Ich habe auf einer Messe ausgeholfen. Ah, okay. Einer super spannenden Briefmarkenmesse. Darf ich dir meine Briefmarkenmesse zeigen? Wobei das für eine geile Anmache ist. Meine Briefmarkenmesse hat jetzt echt nicht jeder. Hey Baby, darf ich dir meine Briefmarkenmesse zeigen? Ich habe Fotos von mir auf der Messe. Schön. Ich bin noch nie geritten worden. Ich bin noch nicht geritten worden. Also hat es wirklich. Jeder mit einer Nichte muss das verneinen. Ja. Ich denke gerade über die Implikation der Frage nach. falsch. Oh, Moment, da hätte ich jetzt falsch drücken müssen? Okay, na gut. Ja, egal. Statistik wurde nicht verfälscht. Wollte gerade sagen, du hast meine Statistik verfälscht, du Schwein. Das ist no. wie die Stasi. Schlimm ist das. Ich habe noch nie auf einer Party rumgeknutscht, gefummelt. Kann mich zumindest nicht erinnern. Nee, so Flaschenkind zählt ja nicht. Nee, richtig. Das hat aber nichts zu heißen, dass man sich nicht erinnern kann. Okay, jetzt wird's spannend. Ich habe noch nie sexuelle Fantasien über jemanden gehabt, der im selben Raum sitzt. Was natürlich dann für solche Nerds spannend ist, weil da sitzt nie jemand im selben Raum. Der Skype-Raum zählt auch. Also zum Nein, Beispiel der Skype-Raum ist ja bloß virtuell. Also, ob ich jetzt mit jemand von euch schnackseln möchte oder was? Mir ist generell gefragt, ob du es überhaupt jemals hattest. Ob du mal mit jemandem von uns schnackseln wolltest, wäre die Variante, ja. Oder können wolltest. Spatu. Ich mein, der René ist noch jung, ne? Der ist noch frisch. Ja, jungfräulich quasi. Also fühlt euch jetzt nicht angesprochen, aber falsch. Mensch, okay. Oh. Oh, schön, fühlt euch jetzt nicht angesprochen. Okay. Ich meine, das ist im Chat-Zeitalter eigentlich schon ein ziemlicher Schwachsinn, weil das passiert sowieso ständig. Ich habe noch nie versehentlich jemandem eine Nachricht geschickt, die an jemand anderen gerichtet war. Oh, falsch. Ja. Eine prekäre Nachricht, sowas wie... Falsch? Ich bin schwanger oder sowas. An Mutter. Oh, übrigens, da kann ich noch eine Seite empfehlen, übrigens, Smartphones, wie owned, mit O-W-N-E-D, Smartphone. Das ist eine unglaublich tolle Seite mit Autokorrektfehlern. So. Und da ist eine Geschichte, da hat die Mutter der Tochter geschickt, hey, wo ist denn mein Vibrator? Die Tochter so, what the fuck, Mama? Und sie so, oh ja, dein Vater und ich benutzen Vibrator als Synonym für Kochlöffel. Und die Tochter so, alles klar, Mama. Und 3 Minuten später kommt die gleiche SMS nochmal an die Tochter. Also die Mutter kann nicht mit dem Smartphone umgehen und so weiter. Und wenn man sich da ein bisschen ranlegt. Und halt auch wenig Kochlöffel. Das ist ja drolliger, dass der Vater den scheinbar versteckt hält. Ja, das ist schon ziemlich seltsam, ne? dass der Papa da ständig die Kochlöffel versteckt. Gut, Spoddo, ich mach mal mit dem Bärchen weiter. Okay. Ich hätte jetzt noch die letzte, aber okay. Ach so, ich dachte, wir wären schon. Aber ja, nee, dann mach. Naja, gut, okay, die ist jetzt nicht so aufregend. Ich habe noch nie ein Auto kaputt gemacht, beziehungsweise einen Unfall gebaut. Richtig. Nett von dir. Dann machen wir mit dem Bärlein weiter. Alles klar. Bärlein, ich habe noch nie ein Schützenfest besucht. falsch. Falsch. Ich habe noch nie etwas getan. Schon ziemlich gut mit, oder? Wer schneidet gut? Ich sag, der Spotto, der notiert sich das auffallend gut mit. Ich notiere gar nicht, nee. Ich bin kurz weg, Augenblick. Ja, wir können auch momentan auf dich verzichten. Ich habe noch nie etwas getan, was mir richtig peinlich war und in Erinnerung daran immer noch ist. Bitte erläutern. Naja, getan und nicht getan, das ist so eine Sache. Ich weiß, vergesse nie, ich war auf der Tanzfläche, beziehungsweise die Musiker hatten gerade Pause und ich bin über die Tanzfläche gegangen, um zum Klo zu gehen. Und bin ausgerutscht und mitten auf der Tanzfläche hingefallen. Und das war mir wahnsinnig peinlich. Und ich bin dann, mochte gar nicht aus seinem Klo wieder rauskommen. Aber das habe ich ja nicht mit Absicht gemacht. Das ist aber direkt ein Klassiker, ne? Ja. Ist dir das denn immer noch peinlich? Nö, eigentlich nicht. Ja, ich glaube, ausrutschen muss aber auch nicht peinlich sein. Nehmen wir das mal als richtig. Nee, das war nicht bewusst gemacht. Aber es war mir wahnsinnig peinlich. Mit 16 oder mit, naja, noch nicht mal, 15. Ging es wieder um beim Sex erwischt werden? Nee, ja, ums Ausrutschen. Mitten auf der Tanzfläche. Mitten auf, oh, ist auch schon. Was stimmt. Dann die Sache mit dem öffentlichen Sex dann auch wieder klärt? nächste Frage. Ich habe noch mich betrogen, ich bin ausgerutscht. Und unglücklich gelandet. Nice try. Ich habe noch nie so getan, als würde ich arbeiten und habe es doch nicht getan. Das ist richtig. Hast du jemals so getan, als würdest du nicht arbeiten und hast es doch getan? Ja, da muss ich ja eigentlich falsch sagen. Nee, es ist ja, schließt sich ja gegenseitig nicht aus. Mach einfach weiter. Ich habe noch nie Alkohol getrunken, höchstens mal probiert. Ich probiere jeden Abend. Noch klappt's. Probiert, besoffen zu werden. Wie viel halte ich wohl aus? Ja, damit wäre ein weiteres Falsch, nehme ich an. Ich gehe auch davon aus. Es waren jetzt 2 oder 3, ich habe schon wieder nicht zwei. Mehr. Zwei. Ich habe mich, in Klammern, noch nie heimlich bei einer Freundin einem Freund ins Haus geschlichen. Das ist richtig. Was hast du nur für Freunde? Schleißt dich ja so ständig bei deinen rein. Heimlich. Was macht man, wenn man sich rein? Was macht man, wenn man sich erstmal heimlich bei jemandem reingeschlichen hat eigentlich? Heimlich wieder rausschleichen. Den Kühlschrank leeren und abhauen. Nee. Meint ihr, ich kauf mein Bier? Den Wecker ausmachen und wieder rausgehen. Das ist lustig. Okay. Ich habe mich noch nie beim Fahrradfahren, Schlittschuh, Rollschuh, Ski, Snowboard, Skateboard laufen etc. verletzt. Das ist richtig. Bist du noch nie Skateboard gelaufen? Nee, dafür, danke. Da fehlt jetzt eigentlich so ein Spruch wie, wir hatten ja damals nichts. Ich kann mich an den Arsch wie erinnern. Ich bin schon Skateboard gelaufen, aber ich habe mich dabei nicht verletzt. Ah. Ich habe noch nie eine Pizza im Ofen vergessen. Das ist richtig. Ich habe mal vergessen, eine anzustecken. Ja, das zählt auch. Ich habe es mal geschafft, eine Tortellini-Suppe so weit runterkochen zu lassen, dass sich das im Topf eingebrannt hat. Ja. Ich habe es mal geschafft, mit einer Tiefkühlpizza den Ofen spontan wieder aufzumachen. Ich hatte eine Pizza drin gehabt und einen Plastikteller oben auf diesen Heizspiralen gehabt. Und das gibt im Großen und Ganzen dann einen Schwelbrand mit Schwelgasen. was dann ab einem gewissen Druck zu einer spontanen Entzündung führt. Und da hat es einen Hieb gegeben und da ist der Ofen von allein aufgegangen. Die Pizza war natürlich hinüber, was wahrscheinlich das Blödeste dran war, weil ich hatte wirklich Hunger. Gut, die Küche hat gestunken, eigentlich die ganze Wohnung. Meine Eltern fanden das jetzt auch nicht so toll damals. Seltsam. Ja. Bis heute eigentlich. Heute schon. Ja, ja, die Munchies. So. Ich habe noch nie andere Verkehrsteilnehmer vor Blitzern oder Verkehrskontrollen gewarnt. Ist das jetzt wieder so eine Sexfrage? Nicht Blitzer. Das ist richtig. Wobei das ziemlich kreativ käme. Vorsicht, Blitzer! Wer weiß? Es ist wie bei den Schwulen, wenn sie ein buntes Taschentuch aus der Tasche hängen haben. Es ist genauso. Vorsicht, Blitzer ist auch so ein Zeichen. Weiß man nur nicht. Was noch nie? Verkehrskontrolle, Hose runter. Ich hatte noch nie Telefonsex. Das ist falsch. Damit sind wir bei dreien. Ist Telefonsex mit einer Telefonsex, man so richtig anruft und dann hallo, hätten Sie gerne Telefonsex oder mit jemandem, den du angerufen hast, den du kanntest, damit der Telefonsex mit dir hat? Es ist nicht Sex mit dem Telefon, das ist alles, was zählt. Du kannst ja auch Telefon zählen. Ja, seitdem die alle keine Schnur mehr haben, ist das auch gefährlich. Telefontausch. Kriegt man es nicht mehr raus oder so. Jetzt neu auf RTL 2. Moment. Um jetzt mal irgendwie im Text weiterzukommen. Hey, dann frag mich doch mal ein paar Fragen. Jetzt auch mit LTE. Ich bin an einer Kollegin bei einer Betriebsfeier abgestürzt. Richtig. Betriebsfeier ohne Arbeit? Achso, jetzt, du möchtest weitere 428 Fragen spielen, dann melde dich einfach kostenlos an und bla bla bla. Siehst du, jetzt haben wir nämlich die 428 Fragen durch, die ich für 10.000 genau. Millionen Milliarden Euro. Nee, Berlin hat sich nicht angemeldet, glaube ich. Ach so. Ja, ich melde mich jetzt nochmal an. Ja, dann mache ich denn so lange mit Aristocats weiter und. Aristocats? Ja. Das ist mein persönliches Hangman. Ja. oder dein Stadtlandfluss. Ich habe noch nie Dinge gesehen, die nicht existieren. Das ist richtig. Das hat jetzt aber sehr lange gedauert. Ja, ich meine, da muss man schon mal ein bisschen durchsortieren, oder? Ja. Okay, gab's nicht. bei dem bin ich mir nicht ganz so sicher. Während ich Sex hatte. Nochmal? Bitte? Ich hatte noch nie Übelkeit, während ich Sex hatte. Das ist richtig. Ich stelle mir gerade vor, wie es ist, während man... nee. Das wollte ich gerade sagen, stell es dir lieber nicht vor. Ich habe mir noch nie etwas gebrochen. Wahrscheinlich richtig. So ist genau noch nie... Ja, ihr kennt ihr das nicht, diese kleinen Szene, wenn man als Kind immer irgendwo gegengerannt ist? Ja, da hat man ja eh immer das, ja, schon, der muss durch sein. Also ich kenne das, aber da hatte ich dann meistens einen gebrochenen Arm danach oder ein gebrochenes Bein. Okay. So, jetzt höre ich euch wieder, eben bald ihr weg. Das ist nicht so schön, aber das ist nichtsdestotrotz schön. ich habe noch nie meine Eltern angelogen. Das ist falsch. Kannst du mal die Quote sagen, die da stand? 62, 84, auch falsch. Ist das ein verlogene Brut? Ja. Alle. Ich habe noch nie einen Orgasmus vorgeklatscht, den hatten wir gerade schon, ne? Das ist als Mann auch relativ schwierig, oder? Ja. Kostet ja. Viel Training. Die Vorbereitung. Und ein bisschen Special Effects. Geduld und Spucke. Oder eine sehr unerfahrene und Speisestärke. Speisestärke. Habe ich mal gehört. Da spricht wieder jemand aus Erfahrung. Gemixt, ja? Wird. Na, ich gucke halt gern Reportagen. Das müsstest du aber jetzt auch mal erzählen. Ich habe noch nie aus Versehen einen Teppich oder ähnliches in Brand gesetzt. Das ist falsch. Wie macht man sowas? Und bei der Gelegenheit kann ich mal erzählen, Kaugummi brennt. Oh. Hast du wieder auf C4 rumgekaut? Wobei da wieder zählt, nee, war mit Absicht. So, ist Bärlein inzwischen soweit, mir meine letzten verbleibenden zwei falsch irgendwie über den Haufen zu rammen? Nee, ich versuche immer noch, mich weiter anzumelden hier. Dann machen wir weiter im Text. Aristocats, scammen. Eine Sekunde. Jupp. Was haben wir denn da? Das hatten wir schon. Ich habe noch nie, ich betone, nie harten Alkohol getrunken. Oh, doch. Immer flüssig. Ständig. Ja. Ja, aber damit liegst du im Trend, kann ich dir verraten. Ich glaube, das wird eine sehr kurze Runde. Ich bin noch nie beim Sex eingeschlafen. Richtig. Das sagt sie alle. Ich habe noch nie heimlich während des Unterrichts Musik gehört. Während des Unterrichts? Auch damals. Wir hatten ja nichts. Genau, wir hatten noch Walkmans oder wie die Dinge heißen, aber nein, habe ich nicht. Taschengrammophon. Das ist lustigerweise gegen den Trend. 60% sagen ja. Ich nehme was anderes. Wobei, das ist jetzt spannend. Ich hatte noch nie einen Samenerguss. Und ich kann verraten, 50% der Leute sagen ja. Da hast du so ungefähr den Ausdruck von der Seite. Also, Samenerguss, Sonnenschweinkram mache ich nicht. Nee, das ist Rahmen. Das ist ein Rahmenerguss. Ja. Was kriegen japanische Köche beim Arbeitgeber? Einen Rahmenvertrag. Ganz viele Sachen, die wir schon hatten. Ich habe meinem Partner noch nie Blumen geschenkt. Nein, meinem Partner habe ich ja noch keine Blumen geschenkt. Höchstens meiner Partnerin, aber... Das Problem ist, ich habe halt dieses Add-on installierte Bin-I-Begun. Das heißt, ich kriege diese gegenderte Version eigentlich gar nicht. Ach so. Da sollte doch jetzt eigentlich Eichhörnchen stehen, oder? Was ich jetzt prinzipiell die beste Version finde, weil halt einfach Eichhörnchen... Mein Lieblingseichhörnchen, dem bringe ich jeden Tag Blumen mit. Nein, also Und Nüsschen. Falsch. Okay. Nüsschen, ja. Dann wären wir bei 3. Ja. Ja? Dann haben wir jetzt noch wieder das schöne Erlebnis, wie ein Krümelmonster sich Fragen an den René aus den Fingern saugt. Hey, sehr schön. Und dann hätten wir die zweite Runde durch. Außer Bärlein hat es bis dahin geschafft und komm ja nicht wieder rein. Ja, den macht ja nichts. Ne. Fuck. Wir werden übrigens im Chat gefragt, ob wir eigentlich noch streamen. Kann sein, dass der Stream wieder kaputt ist. Lass mich schauen, aber eigentlich streamen wir. Nö, behauptet, wir streamen. Okay. Dann irgendwo mal jemanden einen Link für den Chat, weil da tut mir leid. Will es gerne wissen. Anblick. Ja, fang mal an. René, was machst du da eigentlich im Hintergrund? Ich habe mir... Oh, hört ihr? Also die Pornos haben wir nicht gehört, aber das Nyan Cat. Ja, ich habe mir gedacht, ich lasse während der Sendung Nyan Cat laufen, aber ich wusste nicht, dass ihr das hört. Schön. Ist das eigentlich, GEMA geschützt, Nyan Cat? Ich glaube nicht. Warte mal. Oder ist es auf Spotify? Wenn es auf Spotify ist, mache ich es gleich aus. Nein. Das ist ja auch ein super Karaoke-Song. Wenn es auf Spotify ist, heißt es ja noch nicht, dass unter GEMA läuft. Nee, also es ist auf Spotify, aber wie lang ist das? 3:37, naja. Aber nö, ich glaube nicht. Steht zumindest nicht hier. Du hast 3 Minuten 37? Ich meine, auf Spotify. In der 10-Stunden-Version. Und nein, ich habe die noch nicht bis zum Ende gehört. Ich würde das sehr gerne mal beim Karaoke hören. Ja, die ist ja beim Club von Lion Cat. Ja. Ja. Also, ja, René, hast du jemals jemanden beklaut? Kann auch ein Geschäft sein. Geschäft nein, jemanden ja, aber ich habe es danach zurückgegeben. René, trotzdem mal kurz so, das Musikbett wird jetzt doch ein bisschen lästig. Dankeschön. Entschuldigung, ja, ich habe es jetzt ausgemacht. Also, das hilft dir nachdenken, aber. In dem Sinne dann falsch, nicht wahr? In Kit hilft In dem Sinne dann falsch, ja. Okay. Hast du während einer Klassenarbeit abgeschrieben, irgendwann einmal? Nein. Also ich habe noch nie... Richtig. Ja, genau, richtig. Jetzt darf ich wieder anmachen. Ja, wir sind nostalgisch. Mir fallen nur ganz böse Fragen ein. Beweis es. Hast du jemals hast du noch nie an deine, an irgendeine Nachbarin gedacht beim Masturbieren? Das ist jetzt eine gemeine Frage. Das ist sehr lustig. Unsere Nachbarn sind 80 und 82. Das ist doch noch frisch und knackig. Und überhaupt nee, knackig. Wir können ja die Nachbarschaft ein bisschen ausweiten. Nee, auf alten, ausweiten. Auf alten Pferden, ja, auf alten Pferden lernt man reiten, nicht? Womit wir beim Reiten waren. Nein, habe ich noch nicht. Weil unsere, also ich sag mal, ich bin nie. 80 ist dann doch ein also Stück auch falsch. Nee, richtig. Obwohl, doch, nee, richtig, nie richtig. Ja. Du hast noch nie. Ich bin auch wieder dabei. Also entweder fallen mir blöde, langweilige Sachen ein oder hast du... Dann geht's dir ja wie diese Webseite. Das ist furchtbar. Das nächste Mal sollten wir uns Dr. Sommer Fragen vorlesen. Ja, genau. Meine Fähne sind nur 90 cm lang. Ist ja zu kurz. Ja, ist das normal? Nee, das ist nur deiner. Klammer auf, ich bin 13, Klammer zu. Der wächst noch. Wächst nicht aus. Ja. Oh fuck, es tut mir leid, mir fällt auf Anhieb nichts mehr ein. Oh, dann übernehme ich. René! Ja. Dieser Elan dabei. Hast du denn schon mal für irgendwas Peinliches für eine deiner Partnerin getan? Also, dass der peinlich war, während du da warst? Was, der Partner war peinlich? Ja, hast du schon mal irgendwas Peinliches angestellt im Sinne von, das fand meine Freundin peinlich? Ich habe noch nie richtig. Du hast noch nie was Peinliches getan, also was deine Freundin peinlich fand. Also ich weiß nicht, sie hat es mir nicht gesagt. Also ich meine, vielleicht hat sie deswegen Schluss gemacht, aber gesagt hat sie es nicht. Okay. Sie hätte ja wenigstens mal was sagen können. Du lässt sie nicht offen liegen lassen. Ja, gut. Schade. Ja. Hat Bärlein da irgendwas vorhin noch erzählt? Ja, ich bin auch wieder dabei. Du bist auch wieder dabei und könntest Fragen fragen. Mhm. Ich kann dich jetzt Fragen fragen. Na, dann machen wir doch die letzten zwei von mir noch und dann erlösen wir uns alle von diesem lustigen Spiel. Yeah. Und ich bin dann auch mal Stadt am Schluss. Grandiose Idee, René. Ja. Also, gut. Ich habe noch nie eine spontane, verrückte Idee in die Tat umgesetzt. Ich hatte gerade die spontane, verrückte Idee, Nine Cat anzumachen, von daher kann ich sagen, nein. Also falsch. Ja, ich glaube, das sollte auch der Alex dran. Gott sei Dank. Spontan, das hast du doch vorbereitet. Wir sind doch dabei, Bärleins Fragen an mich abzuarbeiten. Eben. Ach so, ich dachte, die letzte. Ach, von nee. Dir. Ach so, ja. Ja. Bärlein ist doch eben ausgestiegen. Ja, richtig, weiß. Naja, kommt die nächste Frage. Ich habe noch nie versucht, ein Passwort von jemandem zu erraten. Richtig. Bis auf das eigene. Das steht aber unter jemand. Du saß noch nie längere Zeit im Gefängnis. Richtig. Auch kürzere nicht. Ich habe noch nie jemanden geküsst, mit dem ich nicht zusammen war. Falsch. Ich habe noch nie über meine Kollegen gelästert. Falsch. Okay. Ich habe so. Meinen Eltern noch nie Geld geklaut. Wir waren bei dreien, aber auch falsch. Auch falsch. Oh, du bist, oh, Alex. Du weißt, die Stasi hört zu. Nee, meine Eltern nicht. Deine Eltern sind die Stasi? Bist du Gregor Gysi? Ich hatte zumindest häufiger den Eindruck. Dass deine Eltern Gregor Gysi sind? Also meine Eltern alle beide Gregor Gysi sind, ganz genau. Ja, oh, jetzt habe ich gerade meine eigene... Ach, egal. Super Idee. Und weil du ja so liebreizend gerade nach Stadtland Fluss geschrien hast, machen wir das doch, oder? Ja, aber mit seltsamen Kategorien, nicht so Stadtland, also nicht so blöde Kategorien wie, weiß ich nicht, sondern Fluchtfahrzeug und so. Fluss oder so. Also wir bleiben bei Stadt und Land natürlich. Aber Fluss lassen wir raus, weil das kriegt sowieso keiner hin. Wir erlösen uns vom Fluss und nehmen das Fluchtfahrzeug. Flussfahrzeug. So. Fluchtfahrzeug. Moment. Was haben wir jetzt? Stadtland, Fluchtfahrzeug. Stadtland, Fluchtfahrzeug. Aber da darf ich jetzt Musik hinten dran laufen lassen, oder? Ja, während dem Überlegen und so weiter. Wenn es denn sein muss. Also, Fluchtfahrzeug, Scheidungsgrund hatten wir mal, aber. Scheidungsgrund fand ich auch immer ganz nett, ja. Wie war das? Mordgrund. Das wäre das gleiche, die gleiche Kategorie. Nehmen wir den Mordgrund, ja. Bitte? Nehmen wir den Mordgrund oder den Scheidungsgrund? Den Scheidungsgrund, weil das ist das gleiche. Scheiden und Morden ist ja. Ich schreibe Mord, ist gut. Wollen wir sowas wie Zeitungsannoncen? Nee, Zeitungstitel oder so? Weil so ein nee, aber Schlagwort. Schlagzette? Schlagzette gefällt mir. Schlagzette. Schlagzecke. Jetzt wieder keine Sachsenzippe, bitte. Kunstnominativ. Kunstwort oder so? Kunstwort. Kunstwort. Also mal wieder so ein Treffer für alle. Da kannst du eigentlich alles reinschreiben. Ja, mach mal Kunstwort. Ja, Pinsel, Palette. Und dann könnten wir ja vielleicht noch den Überbegriff Meer einfach. Was? Also Meeres irgendein XY. Meeresgetier, Meeresgepflanz, Meeresge irgendwas. Nee. Nee? Doch, nee. Oh, warum nicht? Ist doch lustig. Kann man Meeres. Doch, ich glaube, da muss man ein bisschen nachdenken. Pony. Das geht doch aber alles mit M los. Also, wenn wir da. Nein, Meeres. Na, Meeres. Meeres steht dann da schon. Ja, so. Meerespony. Meerespony fängt zum Beispiel nicht mit M. Also, Pony fängt nicht. Nein, Meerespony fängt natürlich nicht mit M an. Nein. Meeres und es muss mit dem Buchstaben aufhören. Okay. Okay, ja, okay. Wer ist jetzt eigentlich im Chat, der nicht jetzt mitsabbelt? Tut mir leid. Moment, das Maritime müsst ihr mir jetzt nochmal erklären. Ja, mir bitte auch. Na, irgendwas, was es im Meer gibt halt. Okay. Meeresschweinchen. Unter P zum Beispiel. Oder Meeresmeerschweinchen. Fängt mit M. Oder S wie Stiefel. Meeresstiefel. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Jacques Cousteau. Genau. Das reibt man mit SCH, oder? Karnevalsfisch. Shark. Shark-Gusto. Shark-Gusto. Das ist ein Meeresbewohner. Das heißt, der Shark-Gusto. Ja, ich hätte theoretisch noch Platz für eine irgendwas. Ja, nehme ich. Irgendwas. Genau, irgendwas. Wollen wir dann zuliebe die Zeitangabe wieder mit reinnehmen? Okay, Zeitangabe. Aber bitte kein Toronto-Zeit oder so, bitte. Danke. Ja, dann nicht, weil dann ist Bärlein ja aufgeschmissen. Ja, eben, stimmt, genau. Aber, ja, ich habe jetzt die Zeitangabe hingeschrieben, insofern passt das so. Ja, okay. Insofern nehmen wir das einfach. René sagt Arsch, Steffi sagt Staub. Arsch? Also A. Ich habe Arsch. Stimmt. Strich. Stopp. Strich. Strich. P. Was jetzt? Ich bin im Kopf gerade bei P angelangt. Als du Stopp gesagt hast, habe ich angefangen zu. Also lassen wir das, aber P. Habe ich gerade entschieden. P. Stadt. Ja, die ist laut vorgenommen. Warte mal, so. Wie heißen die denn? Mist. Egal. Wie heißt denn das Land mit P? Naja. Schön, damit können wir ausgehen, René wird einen Punkt kriegen, also 10 vielleicht. Oh, ich bin so böse. Eine Zeitangabe mit P. Und stopp. Das ist schwer. Okay. So. Ja. Der Stopp gesagt hat, darf anfangen mit Stadt vorlesen. Da fangen wir mit Prag an. Paris. Ich habe Pennsylvania. Potsdam. Ist Pennsylvania eine Stadt, echt? Aber du hier, Bärchen, du hast ein anderes Potsdam als ich, ne? Ja, meins schreibt mit Doppel-M. Ja, richtig. Ich habe Porto und den Verdacht des Pennsylvania-Staates. Ja, Pennsylvania, ist das ein Staat? Es ist auf jeden Fall ein Staat, aber ist es nebenbei? Die Stadt heißt Pittsburgh. Aha. Ah, dammit. Mhm. Ja, Pittsburgh ist nämlich... fast. Ja, mein Lieber. Mein Land ist Polen. Meins auch. Ich habe Peru. Portugal. Oh. Ja, ich habe es in der Landessprache. Das gibt extra Punkte. Es gibt, ja, natürlich in der Landessprache zählt das natürlich doppelt. Port von Rico. Dann hättest du auch einfach Puerto Rico, aber ach nee, das ist ein Land. Fluchtfahrzeug? Polizeiauto. Panzer. Panzer. Ich hab's nischt. Piaggio. Ich auch nicht. Da hätte ich fast Penis. Diese Scooter-Hersteller hier, heißen die Piaggio oder irgendwie anders? Ja. Ah nee, dann nehme ich alles klar. Ja, dann nehme ich natürlich das. Nee, ich hab's hier stehen, guck. Ja, genau. Guck. Ah, guck, in dem Podcast macht natürlich unheimlich viel Sinn. Scheidungsgrund habe ich Paartherapie. Ja, da hatten wir erstmal einen Heiratsgrund, oder? Nee, Entscheidungsgrund. Nee? Okay. Nee. Ist ja in der Regel das Gleiche. Ich habe Penisverkleinerung. Ich habe Pimmel. Ich habe leider nichts. Was? Du hast Penis? Ich war letztens bei meiner Penisverkleinerung. Das war so genial. Super. Nobody ever. Seitdem hast du drei Schleifspuren mehr hinter dir im Sand und so. Ich habe die penile Insuffizienz. Die was? Die penile Insuffizienz. Was ist denn das? Wow. Mir fällt gerade ein, dass ich hier Kunst wird geschrieben habe. Ah, du meintest jetzt aber nicht Impotenz, oder? Nein, mehr so Support. Nee, was ganz anderes. Ich habe einfach nur Pimpotenz. Pimpotenz ist nämlich ist eine Penisverlängerung. Pimpotenz. Mein Kunstwort ist Polotörö. Ich habe Para, weil mehr wusste ich dann nicht. Ich habe Pommelchen. Ich schäme mich ein bisschen für meine Pantalone. Du hast ICU gemacht, das zählt nicht. Was habt ihr denn beim Mord? Achso, das hatten Mord. Wir doch gerade. Also ich hatte da nichts. Ach, wir hatten Mord? Mord haben wir doch weggelassen. Mord haben wir als Scheidungsgrund. Naja, Scheidungsgrund, Mordgrund halt. Ja, Pimmel halt. Ich hab Piratenmord. Puh. Ja, aber die Kategorie aber gibt's Mord, halt nicht. Mord ist ja nur Mordgrund. Das hatten wir bei Scheidungsgrund dabei. Ja, das heißt, das hat. Kommt ja auch selber raus. Immer, quasi. Sag ich ja. Also, die Kategorie gibt's jetzt. Naja, dann ist sie halt einem Piraten begegnet und ist mit dem weg. Ja, gell? Oh, ja. Mann, ey. Richtig, kann man schon mal zum Mutter werden. Ja, ihm. Kunstwort. Pflanze. Ich nehme mal 10 Punkte. Das Wort habe ich Pinsel. Meerespinsel? Nee, Meeres habe ich Pinguine. Piratenschiff. Meerespiratenschiff, ja. Plankton. Ich hab Polle. Eine Meerespole, hallo? Geht's auch? Nicht Pole, Polle. Ich bin ja kein Rassist. Pole. Ich glaube, das heißt Pöller. Das ist Pümpel. Sind wir schon bei Zeitangabe? Ja, ich denke. Ja. Ich hab da Bonto. Bald. Ich habe auch bald. Dann musst du es ja zählen. Scheiße. Ich habe gedacht, das hat keiner. Und auch, du bist scheiße, Alex. Ich habe plötzlich. Hm. Sehr schönes deutsches Wort. Das ist quasi urplötzlich. Urplötzlich. Ich habe da nichts. Mit dem Konto. Moment, das heißt, außer Palt gab es sonst keine. Keine. Dann ja. würde ich doch dafür stimmen, dass Palt bitte nicht zählt. Darf ich zwei haben, geht es ja nicht. Wenn es das nicht gäbe, könnten wir das ja nicht zu zweit haben. Dann gib das mal bei Google ein. Menno. Aber mit B, mit D hinten bitte. Weil ja, natürlich. Ja, ich weiß ja nicht, wie schlau du bist. Ach, du hast es mit T dran geschrieben? Nee. Ja, es gibt 1.200.000 Ergebnisse. Wie viel davon jetzt dieses Palt meinen, was ich meinte, weiß Man ich nicht. Man könnte das natürlich bei Google versuchen mit Plus Zeit. Aber nein, das wäre zu einfach. Übrigens, wisst ihr, wie man am meisten Google-Ergebnisse bei Google kriegt? Wenn man Google eingibt? Ja, ist voll peinlich, oder? Das ist ja total überraschend, ne? Ja, eigentlich schon, aber ich finde das total peinlich. Ja, warum? Ja, Google bei Google eingeben, wer macht denn das? Das ist bestimmt gefälscht. Ja, wahrscheinlich schon. Also wenn ich Palt plus Zeit reinschreibe, dann bin ich bei 1.040.000 Ergebnissen. Wobei ich Siehst das also mit dem Google wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube, wenn du Porn eingibst, wirst du wahrscheinlich mehr Treffer landen. Probier's. Die Internet ist for Porn. Ich dachte vor Kätzchen. Nein, Porn. Ja, ist doch quasi das Gleiche, oder? Ferkel. René, wenn du das für das Gleiche hältst... Wolltest du noch mal überdenken? Ja, aber so gesehen müsste dann, wenn man Pussy eingibt, dass die meisten Ergebnisse bringen. Weil dann hast du Kätzchen und Porn. Richtig. So mal lieber, Porn hat 1.330.000 Klicks. So, wenn ich Google eingebe, Google hat 13.120.000 Klicks. Okay. Aber also kein Zahl jetzt unglaubwürdig. Ich hab jetzt mal Pussy eingegeben. Just for the lulz. Und das bringt... 150 Millionen. Nee, 600... du musst auch das Safe Search ausschalten. Das kann er doch nicht. Das ist doch Passwortgesichert. Ach nee, kann er ja nicht. Nee, kann ich gar nicht. Ha. Ja. Naja, whatever. Also, ich habe mir einfach mal 20 Punkte gegeben. So. Ja, habe ich auch für jedes. Für das, wo ich nichts habe, ich mir 20 Punkte gegeben. Das heißt, ich habe 10.000 Punkte jetzt. Ihr notiert mit? Und überschlagen. Steffi sagt Arschbeutel, sag Stopp. Fünf. Sag mal Arsch, bitte. Arsch. Du sagst immer Arschbeutel. Stopp. Sollte ich jetzt noch irgendwas anderes machen? Wenn du bei A stehen geblieben bist, ist alles gut, dann nehmen wir A. Nee, dann nehme ich E. E wie E behaart, ja? Oh, ist cool. Ich habe ein Wort, das kann man überall einsetzen. Außer bei Land. Ja. Obwohl, wird schon passen. Oh, warte, ich habe die Musik vergessen. Oh. Fällt echt nichts ein. Stopp. Angriff. Aha. Keine Glanzleistung. Nee. Okay. Dann muss ich mich ja nicht ganz so doll schämen. Meine Stadt Essen. Essen habe ich auch. Schade. Habe ich auch. Ja, auch Essen. Ich habe auch. Hüttenstadt. Habt ihr Hunger? Essen. Erfurt. Was gibt's noch? Bei Land habe ich Estland. England. Habe ich auch. Ecuador. England ist kein Ecuador. Land, England ist ein Bundesstaat. Ja, aber bei Land zählen ja auch Regionen und Ähnliches. Ich habe Eritrea. Also genau genommen habe ich England geschrieben. Das war das andere Rätsel. Das ist peinliche, das ist dein Kunstwort. Nee, das Wort ist Scheidungsgrund. Ding lang. Oh, ja. Übrigens, das Peinliche ist, ich weiß erst seit 3 Monaten, dass es ein Land gibt, was tatsächlich Eritrea heißt. Weil ich da immer dachte, das ist dieses Land aus die Narnia. Narnia. Aus einem Land vor unserer Zeit. Nee, das heißt alles. Das heißt auch so, das heißt, es ist ein Land vor unserer Zeit. Aber mein Fluchtauto, Fahrzeug ist ein Eisauto. Ich hab Emil. Ich hab ein Esel. Ich habe auch ein Einrad. Oh. Ich habe eine Elefantenkutsche. Ich habe auch ein Einrad. Nee. Das ist eine Elefantenkutsche? Wie sieht das aus? Ja, das ist so eine Kutsche. Da steht ein Elefant drauf und du. Ja, und ein Esel zieht. Und dann fahren wir schnell. Bei Scheidungsgrund habe ich Essen. Ich habe die Ehe. Ehe ist, glaube ich, der beste Scheidungsgrund, den man hat. Ja. Bei mir ist der Eisverkäufer. Nicht einfallslos, ein Scheidungsgrund. Oder? Findest du? Ja, was dafür, dass du bei Flugfahrzeugen einen Eiswagen hattest. Na, was meinst du, mit wem, von was ich mit dem Eisauto geflohen bin? Kannst du mir bitte mal erklären, warum man sich wegen einem Eisverkäufer scheidet? Na, ja, weil der so toll ist. Kalippo, zweckentfremdet. So. Wir hätten noch akzeptiert, er. Er ist so kalt. Er hat Eis, weswegen sonst? Achso, na dann. Das ist natürlich, also das ist natürlich. Und man hört, wenn er nach Hause kommt. Ja. Elatala. Ich hab die Ergunzung. Ah. Ich hab gar nichts. Ich hab auch nichts. Ich hab nix. Je nachdem, wie viel ihr dann habt. Bei Kunstwirt habe ich Ergorektion. Ja, Ergotherapie. Das ist kein Kunstwort, das ist Jibbit. Ja. Muss ein Wort sein, was es nicht gibt. Ja. Und nicht, was mit Kunst zu tun hat. Das wäre alternativ halt auch ein Kunstwort, wie wir eben schon festgestellt haben. Ja, dann kann man aber Ergotherapie zählen lassen. Ist das Kunst? Ja, da wird getöpfert und so. Na gut. Ach, Mann. Ergorektion zählt aber, ne? Ja, natürlich. Das ist ein ewiger Streit zwischen Kunst und Maltherapie, zwischen Musik und Maltherapie, wer die Kunsttherapie ist. Ja. Der Ausdruckstanz. Mehr habe ich nichts mit einem E finden können. Die Eisscholle. Den Meereseremit. Habe ich überlegt, war mir zu albern. Siehst du? Letzte Mal. Ein Emo, aber ich glaube, der lebt nicht am Meer. Nicht lange. Nee. Auch nicht lange, ja. Also Emos gibt es ziemlich überall. Aber die sterben im Meer. Das wolltest du doch, oder? Hast du Pech gehabt, dann ist das wieder ein Mordinstrument. Ja, stimmt. Meine Zeit ist ewig. Meine ist einst. Habe ich jetzt. Erdenzeit. Etwa um 10. Um 10. Wollen wir nochmal Hangman spielen? Können wir als nächstes tun, aber jetzt ist erstmal Spotto mit A und Bärlein mit Stopp dran. So viele schöne Wörter ohne R. A. Ja, A ist ein Wort ohne R, stimmt. Stopp. U. U. Oh, du ziehst aber schnell. U. Oh, warte mal. Da fehlt doch was. Stopp. Ja. Das muss ich nur noch lesen können. Das zählt nicht. Das ist aber doof. Ich muss gerade noch das Wort zu Ende schreiben, das ist sehr lang. So. Ich freue mich auf das Kunstwort. Stadt habe ich Unna. Ach nö. Ulm. Ulm. Immer was anderes als ihr im Zweifelsfall. Also genauso, immer ein Fall als du. Also Unna habe ich auch nur mein ich hab, zu erklären. Ich habe 5. 2. Genau, fürs Diskutieren werden 3 abgezogen. Ich habe Uruguay als Land. Das habe ich auch. Ich habe ich auch. Ungarn. Ich auch. Ungarn. Lenin hat irgendwie alles auch, ich glaube, als oder? Fluchtfahrzeug haben wir alle das U-Boot, oder? Nee, ich habe das Bohrenfahrzeug. Nein, ich habe das UFO. Untergrundauto. Auch schön. Die U-Bahn. Mist. Ja, dann wäre ich neidisch. U-Bahn. Du hast auch die U-Bahn? Mhm. Ach Mann. Ich habe das Ohren. Nee, Frau. Kann ich dir auch mal zeigen irgendwann? Scheidungsgrund habe ich Untreue. Oh, ja. Hatte ich zuerst, aber dann fiel mir Uma Thurman ein. Oh, das ist wirklich ein guter Grund. Ich habe Uli Hoeneß. Ich habe laut. Was? Ich. Uli Hoeneß? Ja, wenn der Mann Uli Hoeneß ist, aber. Nein, Uli Hoeneß habe ich, weil das ist, weil wenn der Mann Uli Hoeneß ist, dann scheidet sich doch die Frau, oder nicht? Hm, nicht zwingen, sonst hätte sie ihn erst gar nicht heiraten müssen. Der macht naja, leckere Würstchen. Der macht lecker. Und weiß ja nicht, wie dick er wirklich ist. Oh, das darf ich gar nicht sagen im Internet, ne? Weil der ist ja gar nicht dick, offiziell. Der also, Uli Hoeneß, also wer Gregor Gysi schon als die Stasi bezeichnet hat, der braucht sich, glaube ich, wegen einem dicken Hoeneß keine Sorgen mehr machen. Jetzt mal im Ernst, ihr verwechselt, glaube ich, den Uli Hoeneß mit jemand anderes, oder? Ja, mit dem Angela Merkel. Kalmund. Nee, mit dem Rainer Kallmund, genau, richtig. Ja, richtig, habe ich doch gesagt. Ja, also nix, dann hast du da 0 Punkte, weil Rainer Kallmund klingt nicht mit U. Aber Uli Hoeneß. Uli Hoeneß. Gut, mein Kunstwort ist Ulatarat. Uli Hoeneß ist aber auch nicht dünn, also zählt doch. Urinalinfektion. Mein Kunstwort ist U-Klebe. Was? Meins ist Kunstwort. Meins ist Ui. Ja. Meins ist U-Haftung. Meins ist Urks. Nee, also U-Kleber zählt nicht. Doch, das benutzt man zum Kunstmachen. Nein, aber nee. Nein. Ja. Doch. Nein, aber nee. Erfundene Wörter. Ja, wir hatten inzwischen 2-mal gesagt, dass alternativ auch irgendwelche Kunst. Aber ich will das nicht. Ja, dann musst du das nächste Mal nicht mehr mitspielen. Danach geht ja. Das nicht, was du willst. Hallo, ich habe das vorgeschlagen, es ist mein Spiel. Man. Es ist ein Waldorf-Cast, sei vertragt euch. Und jetzt wissen wir alle unsere Namen. Übrigens, eure Mieter geht keiner hin auf der Waldorfschule, habe ich gehört. Sind mehr eigentlich nur Unke? Nicht lange, aber ein Ungeheuer. Bei mir habe ich U-Boot. Nicht lange zählt für mich dann, aber... Ich habe da nix. Und ich habe leider keine Zeit. Aber habe ich Uhrzeit. Für Zeit hatte ich keine Zeit. Ich habe die Unzeit. Ich auch. Scheiße. Okay, Leute, erklärt mir mal kurz, was ist eine Unzeit? Ja. Es kommt dir sehr ungelegen. Du rufst zur Unzeit an. Morgens um 5, wenn dir denn für irgendjemand von dir verlangt, zum Kaffee trinken vorbeizukommen, dann möchte man doch bitte nicht zu dieser Unzeit. Damit okay. So wie ein Unkraut. Ein Kraut ist, das man da nicht haben will. Es ist eine Unzeit, eine Zeit, zu der es einem nicht passt. Und ich habe um 10 etwa. Du hast heute noch was vor, oder? Ja, so gegen 10. Nee, habe ich nicht. Ich habe nie was vor. Oh. Es will ja niemand was mit mir machen. Das Problem kenne ich. 30, 40, 45, das war eine schlechte Runde. Angeber. Hey, ich hätte ein Wort. Nur Hangman. Ich habe 2. Ich habe bloß 1. Komm, lass mir mal. Wir haben nur noch eine halbe Stunde. Sollten wir jetzt an der Stelle eurer Meinung nach also dieses schöne Stadtland irgendwas abbrechen? Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Na gut. Hat denn René auch schon ein Wort? Also ich habe schon Wörter. Ich habe sehr viele Wörter, aber ach du, verhängen wir einmal zu. Fangen wir Bärlein an, wenn die uns schon das sagen können. Ja. Genau, also 19 Buchstaben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 3, 4, 5, 6. 12, 13, 12, 28, 20, 17. 20, 21. 8. 11, 12, 13, 14. 11. 19. Fertig, wir können anfangen. E. 5. Römisch 6, römisch 7. E wie Erektion. War das mein erster Wunsch, ja? Eher E wie Emil. Eine Erektion. René wünscht sich eine Erektion. Das hat man verstehen, ne? Endlich mal wieder. Yes. Endlich mal. Eine Erektion haben wir auf der 7, auf 10, auf der 14. Moment. 7, 10, 14. 14. 7, das Doppelte 19. Von 7. Dann die 10, das ist, liegt fast genau zwischen 7 und 14. Und noch meine Erektion liegt genau zwischen 7 und 9. Zwischen 7 und 9, ja. Na, aber ja, dass du keinen Hänger hatte. Steffi, hast du vielleicht auch eine Frage, wo sich irgendwelcher Buchstaben aufhalten könnte? Also ich frage jetzt einfach mal nach einem G. Ein G ist nicht dabei. Okay, ein Häufchen. Diarrhö. Nee, passt nicht. Spiele ich. Wie Spott. Immer. Weil ich nehme das N wie Nanunana. Das ist auf der 11 und nur auf der 11. Also zweimal auf der 11, ja? So, eher auf der 11, so. Ist da auch irgendwo der Siegfried? Der ist auf der 1, auf der 4, auf der 5, ja, auf der 1, auf der 4, auf der 5. Okay. Dann nehme ich das 1, 4, 5. Nee, mein Fehler. Ich habe den ersten Teil. Ich habe den ersten Teil, aber den zweiten nicht. Dann hast du halt Pech gehabt bis jetzt, Aristocats. Aber Flatrate schreibt man nicht mit A, wenn nicht mit E, oder? Weil sonst hätte ich Süßgetränke. Flatrate ist auch, glaube ich, ein Stück kürzer. Also Süßgetränke, Flatrate, ne? Süßgetränk geht auch gar nicht. Süß? Wir haben G-E-S-S-G-E-T-O. Ich nehme das T auf der 2. Das ist auf der 2 und auf der 12. 2 und 12. Hat der Gem vielleicht auch eine Frage, wo irgendein Buchstabe sein könnte? O? Ein O ist auf der 3. Das dachte ich mir. Auf 3. Nur auf der 3. Ja. Nee, auf der 3 und auf der 3. Okay, der gut. Der 3? Oh. René. Ja, anwesend. Ein U wie Urin. Ein U ist nicht dabei. Und U wie Ulf? Ist auch nicht. Stimmt. Ich hätte das, was hätte ich denn da? Das L wie Ludwig. Das ist Luther. Auf der 8 und auf der 9. Bitte? Hast du denn für unanständige Wörter, verdammt? Spotto. Ich hätte gerne das W wie in Stoßwellentherapie. Ja, okay, das war's. Ja, aber hallo, was ist das Wort? Was ist das Wort? Hat er das Wort schon gesagt? Ah, aha, okay, ich weiß das Wort übrigens. Stoßwellentherapie. Er hat gefragt, das W wie in Stoßwellentherapie. Also. René! Willst du schon wieder Punktabzug? Nein, aber das zählt jetzt nicht. Hallo, das ist voll unfair, dass ihr einfach das so als Zaunfall. Also ich bin dafür, René kriegt Punktabzug einfach für und doof sein. Aber das ist. Ja, Jede Minute ein Punkt weniger. Das oder Popoklatscher, also je nachdem. Popoklatscher ist auch toll, ja. Aber das zählt nicht. Wir hatten doch schon die Sexfragen. So. Nee, Popoklatscher bezieht sich immer darauf, René prellt sich besonders gern sein Steißbein bei den verschiedensten Gelegenheiten und besonders dann biete ich ihm gerne. Okay, also das wäre jetzt auch mal ein Thema, das sollten wir vielleicht hier mal thematisieren. Ja. René, sag ich mal, was dazu. Also René, dein Steißbein, wo schlägst du dir das gerne an? Zuletzt an? Auf dem Boden. Und davor? Ist das Trampolin. René, erregt dich das dann, wenn das passiert? Ja, an verschiedensten Gegenständen, wie die Alex schon fast gesagt hätte, stoße ich mir mit dem Steißbein, das ist, es erregt mich ein bisschen. Also, ja. Vor allem, dass es kaputt geht dabei. Vor allem, dass ich bin Masochist. Dein Steißbein? Ja, mein Steißbein. Und der Gegenstand. Okay, um mal beim Thema zu bleiben, ich habe einen kurzen. mit 9 Buchstaben. Und du bist doch gar nicht dran. Und hilft's. Warte mal, ich versuche den Podcast weiterzubringen. Mit einem kurzen. Genau. 9 Buchstaben, ja. Aber im Kreis oder? Aber Penis hat nur 5 Buchstaben. Ich habe diesmal sogar ziemlich genau gezählt. Es sind wirklich 9. Das ist aber lieb von dir. Wahrscheinlich steht er so quer genau drüber schneller. Hast du mit der Messlatte gemessen? nein, das letzte Mal. Ich habe geschrieben 1, 3. Das letzte Mal hat mir das Buchstabenzählen diverse Probleme bereitet. Da waren es dann 19 Zahl. Oder 20 oder doch 18. Da waren es mal 18, mal 20, mal 19. Ja. Ja, so ungefähr. Ja, wollte ich da ja nicht festlegen. Ne? Ja, wollte ich ja, aber ich will die anderen nicht ran, ne? Kurz mal, wir haben einen Hardcore-Hörer, einen einzigen, der die ganze Sendung, also ich will nicht sagen, dass wir jetzt gerade einen einzigen Hörer hätten, das wäre also quasi gelungen, aber wir haben einen einzigen Hörer, der von Anfang bis jetzt durchgehört hat. Bist du krank? Kurz mal Frage. Die Arschsau. Also pervers. Oder krank, zumindest nicht aus dem Channel gegangen ist. Ja, oder einfach AFK? Nur einfach eingeschaltet. Ich kann wahrscheinlich gerade nicht antworten, weil die Hand woanders ist, aber. Oder das ist die Stasi, die mithört. Ja, Gysi. Wobei Stasi hört über Skype mit. Die Stasi hört über Skype. Also die Skasi. Die Skasi. Die Sendende. Nee, ich glaube eher, das ist E-Pirat, der mitschneidet. Der schneidet alles mit. Ja. Ich glaube, das tut er nicht, aber gut. Gerade ist die Stasi. Alle sind die Stasi. Dann fangt mal an. Jo, ne? Warte, fang du doch mal an. Ja. Ich nehme das E. Das ist sogar dabei, ist auf der 5. Und auf der 8. Nicht auf der 9 oder der 7? Nö, auf der 19 auch nicht. Berlin? Ich nehme das A. Das ist nicht dabei. Und der Richard? Der ist dabei, der ist auf der 3 und auf der 9. Nee. Ich hätte gern ein N wie. Du bist nicht dran. Ach, was ist wie nach Alex dran? Nee, du bist nach Gem dran, egal. TV Theodor. TV Theodor ist nicht dabei. I? Ist dabei, ist auf der 6. Ah ja, steht da. Oh, Leiter falsch geschrieben. René, du bist dann jetzt dran. Ich hätte gerne ein N wie in. Ist wie N wie nisch dabei. Ja, dachte ich mir. Ja, ne? Warum hast du dann gesagt? Weil. Ich nehme das L wie lustig. Ist auch nicht dabei. Nicht so lustig. Wer denn? Ich nehme das H wie Hotel. Das gibt's, ist auf der 2. Vorher hätte ich noch gesagt, harte Eier. Darf ich lösen? Ja. Wenn du möchtest. Uhrzeiger. Ah. Richtig. Hm. Ja, ich hasse El Spoto, habe ich schon gesagt. Ich mag Warum? Also ich mag El Spoto auch. Auch wenn das nur eine Sympathielüge war, ich hab dich auch lieb. Das ist übrigens auch nur eine Sympathielüge. Aber okay, ich mach mal 15. 15? Okay. Strich, Strich, Strich, Strich. Strich, Punkt. Machst du das jetzt im Chat oder? Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig. Auf dem Papier mache ich keinen Punkt. Du bist ja komisch. Warum nicht? Ja, da kann ich es ja eine 5 drunter schreiben. 8. Kann mir mal bitte einer glaubhaft erklären, dass 14 nicht 15 ist? Also 14 ist nicht 15, weil 15 nicht gleich 15 ist. Das ist einem 14-Jährigen ganz schwer begreiflich zu machen. Ich bin 15. Okay. Also pass auf, früher warst du noch 14, weißt du, warum 14 nicht 15 ist? Ah. Weil ich habe gerade nur 15, nur 14, nicht 15. Ja, dann bist du halt nur 14, nicht 15. Genau. Finde ich auch okay. Dann darfst du nur nicht, was darfst du eigentlich mit 15? Ich glaube, mit 15 ist nichts nicht gesondert. Ich darf illegal Alkohol trinken. Heimlich ins Kino schleichen? Ja. In welches Kino? Kino halt. Diverse. Ich glaub, man darf immer noch die 14-Jährigen verprügeln. Ja, stimmt. Stimmt. Ne, wobei, mit 14 darfst du das ja nicht mehr, weil du aber ja mit 15 mit 14 strafmündig wirst, das heißt. Ja, aber bestraft wird doch, was erwischt wird. Na, okay. Da musst du schnell sein. Vielleicht irgendjemand mal einen ersten Buchstaben für mich? Wer darf denn? Wer soll denn? Achso. Bärlein. Ja, fangen wir mit Bärlein an. Gute Idee. Ich nehme mal wieder das A. Das ist leider nicht dabei. Oh. Ich krieg hier gerade. Das darfst du auf der 5 hinschreiben. Wie? Und dir überlegen, ob dir das hilft. Das ist lustig, ich habe hier gerade in Twitter eine Meldung bekommen, die britische Armee also hat in ihren Packs antimikrobiotische Unterwäsche, wo die Soldaten die dann einen Monat lang tragen können. Nein, René, das ist nicht das Lösungswort. Antimikrobiotische Unterwäsche ist nicht das Lösungswort. Mikrofaserunterwäsche finde ich auch sehr schön. Ja. Extra saugfähig. Die müssen auch nicht mehr runterlassen zum Pissen. Jem, hast du vielleicht auch eine Idee, was für ein Buchstabe da noch drin sein könnte? Auch 4 Wochen lang. S. Alter, nein. Kein S. Kein S. Kein S. Kein S. S. Dann nehme ich mal das E. Nee, du bist nicht schon wieder dran. Nehme ich aber auch. Gut. Ja. Aber du bist aber auch nicht dran. Wer ist denn dann dran? Ach, Jem, das dran. René. Ja, hallo, geht's noch? Ich hätte gern das E. Ihr seid doch alle schon degradiert. Schreib's auf die 2, schreib's auf die 4, schreib's auf die 7, schreib's auf die 11, schreib's irgendwo mehr hin. Moment. 2, 4, 7, 11. 2, 4, 7, 11. Schreib's an jede Häuserwand. Genau. Ja. An die Nummer 2. 4. 7, 11. Jetzt habe ich hier gerade. Dann hätte ich. Was hätte ich denn gerne mehr? Das MV, Matterpfahl. Da der Matterpfahl schon steckt, mache ich mal einen Querbalken draus. Okay. Kein, also auf welchem Buchstaben? Gebitte nicht. Oh, jetzt Emi ist raus. Jetzt darf Spotto. Wuhu! Ich hatte auch gerade eine Idee. Ich nehme mal das L. Das kannst du als tragenden Balken in den Geigen einbauen. Wie Lucifer. Wusstet ihr, Freunde sind wie Bananen, kriege ich hier gerade auch einen Twitter um die Ohren geworfen. Freunde sind wie Bananen, wenn du die Haut wegnimmst und sie isst, sind sie tot. Freunde sind wie Schneeflocken, wenn du drauf pisst, sind sie weg. Ja, nein, hast du einen Buchstaben für mich? Ich nehme das U wie Uhu. Schreibe ich es auf die 3. Da habe ich aber schon ein E. Nee, das ist auf der 2 oder auf der 4. Okay. Ist da wirklich nur ein R in dem Wort? Ja. Okay. Das T? Bildet einen Strick. Dann nehmen wir mal das I. Das ist die 14. Gem? Ich hatte gerade schon T gesagt. Ach so, dann habt ihr falsch umgedreht, okay. Dann René. Ich hätte gerne das... Das F auf der 1. Ja. Das freut mich. Schreib es hin. Und wo noch? Ja. Okay. Oh ja. Dann hätte ich noch einen anderen Buchstaben gerne auf der 6, aber... Ja. Ich bin nicht. Aber das darf Steffi rausfinden vielleicht. Darf ich lösen? Ja. Ja, mach mal. Probier mal. Feuerzeugbenzin. Ah, die Frau ist gut. Respekt. Da kann ich natürlich nicht mithalten, ne? Ich war auch kurz davor, ich dachte nämlich, wenn auf der 6 und auf Benz und auf der 13 ein Z ist, dann sah ich es, aber ich war mir halt nicht sicher. Und wurde das zweite U denn auch angesagt? Nee, eben nicht, deshalb habe ich mich auch gewundert. Ja, aber das letzte I, das verwirrt mich gerade ein bisschen, das hatte ich nämlich nicht. Das hatte ich aber gesagt. Ja. Okay, dann habe ich das ignoriert. Und das zweite U habe ich tatsächlich vergessen, Entschuldigung. Das zweite hast du vergessen, ja. Aber Schande. Im alten konnte es nicht daran hindern, mich irgendwie... Nee, das konnte ich nicht, weil das, wie gesagt, das ist ein bisschen witzig. Ich war heute gerade bei der alten Dame im Altenheim, habe sie besucht. Und die hatte ein Feuerzeug geschenkt bekommen. Und das brauchte Feuerzeugbenzin. Schmeiß ich es weg, weil das kostet viel mehr als so eine kleine Feuerzeuge. Und da habe ich gerade heute drüber gesprochen. Schlecht. Wobei solche Benzinfeuerzeuge ja dann doch schon so einen gewissen Stil haben. Ne? Ja, schon, aber die kann man damit nicht umgehen. Die ist bevor die arme die sollte nicht mehr mit Feuer spielen. Genau. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten, nein, 8 Minuten. Wollen wir nicht so langsam mal Schluss machen und noch ein bisschen reden mit dem Mund? Machen wir das nicht schon? Mit was redest du denn? Sag ich nicht. Ja, wobei das einiges erklären würde. Ja, also wir hätten durchaus... Also ich hätte noch ein schweres und ein nicht so schweres. Ja. Ich glaube, wenn wir das Schwere nehmen, dann nehmen wir bitte das Schwere noch, das braucht noch 8 Minuten. Okay, dann nehme ich mal 9 Buchstaben. Cool, ja, die kurzen sind übrigens oft die schwersten. Das habe ich bei Handy oder Taxi. Schön, ich das halt hat man natürlich bei Uhrzeiger gemerkt. Ja, eben. Einfach unten drunter schreiben. 9 oder 10? 9. Aber wenn man Handy oder Taxi nimmt, das ist nicht so. Gem, hast du einen ersten Buchstaben vielleicht? R. R ist nicht drin. Danach bin ich, ne? Ja. Dann E wie? Das also E ist einmal drin auf der 8. Oh, nur einmal? Okay, schwer. Wie? Das I. Das ist auch nicht drin. Mhm. Sehr interessant. Auch sieht der Hängen irgendwie komisch aus. Spoto? Das N. Das N ist einmal drin auf der 5. Berlin? Berlin? Oh ja, Entschuldigung. Ich nehme mal wieder mein Lieblings-A. Das ist auch nicht drin. Das macht es ja so schwer. René, übrigens, die Arö ist nicht drin. Ich wüsste gerne, ob da irgendwo der Siegfried ist. Das was? Siegfried. Ja, auf der 1 und auf der 9. Was war das, Siegfried? Ja. Okay. Nach mir ist es Gem. T? T ist drin, auf der 7 einmal. Okay. Drin. Ich hätte gerne das K. Das ist nicht drin. Das ist voll nicht drin. Stimmt. Ich hätte gerne wieder mal mein N. Was ist schon? N, ja, auf der 5. Motta. Also M. Das M ist auch nicht drin. Okay. Der Galgen hängt, der Galgen hängt. Yay. Das U. U ist auch nicht drin. Kopf im Galgen. Hätte ich jetzt. Bärlein? Nee, Spotto. Ich hab doch gerade. Ach, stimmt. Bärlein. Ja, Gehirn arbeitet nicht mehr. Es ist kurz vor Ende. Ist ja auch schon spät. Bärlein? Bärlein? Ich glaube, Bärlein ist verloren gegangen. Dann wüsste ich gerne, ob da irgendwo der Richard ist. Hatten wir schon. Hatten wir schon? Ja, das ist ganz am Anfang. Ach, der war als erstes. Entschuldigung. Dann, bitte? Ja, mach halt das B. Wie bitte? Ja, bitte, genau, bitte. Ja, voll nicht. Warte. Auf 3 Striche, dann hängt er. 3? Ich hätte gerne das U. Nee, so Hangman hat 11 Dinger, kann ich sein. Ja. Ja, hat 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir erst. 1, 2, 3, 4, 5, 7 haben wir. 8, 7, aber nicht das. Ja, was noch? Okay. O ist drin, ja, 7, auf ja. der 3 und auf der 6. Dankeschön. Ah. Ja. Nee. Haben wir auch mal schon. Das gibt's nicht. Ich möchte gerne lösen. Wie gemein. Wir haben leider keine Shownotes. Wozu denn auch? Ich bin ja dafür, dass wir unsere Zettel einscannen und als Shownotes anheften. Das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht. Ich habe das O aber auf der 2 notiert. Ja, dann hast du das falsch gemacht. Ja. So, René, du hattest nicht recht. Wir haben noch 3 Minuten. Tja, würde ich mal sagen, die Sendung ist zu Ende. Quasi, jetzt habe ich hier, jetzt die Sendung ist zu Ende, wollen wir noch ein bisschen reden oder wollen wir uns einfach so lange verabschieden, bis die Sendung zu Ende ist? Also richtig zu Ende. Wir könnten einfach bloß noch Blödsinn labern, bis die Sendung zu Ende ist. Wir können dann auch einfach dich und Spotto irgendwie noch fragen, welche Worte ihr denn gehabt hättet. Ja. Wollen wir wetten, René hat einfach keins? Ja. Aha, siehst du, wusste ich, warum er gerade so schnell aus der Nummer raus will hier. Weißt du immer, als was seid ihr denn Karneval gegangen? Nein, Scherz. Ich war Mama. Als Stoßwellentherapie. Und wie war's? Gestoßen. Es war sehr ruckelig. Dann sagt man vor allem immer, er geht als Massenmörder, die sind aus wie alle anderen. Also bei uns gibt's ja diesen Karneval in dem Sinne nicht wirklich in Sachsen und deswegen habe ich genau. Deswegen habe ich genau das gemacht, eben nichts. Ja. Also ich war als nichts. Macht ihr das nicht mal in der Schule? Also hier in Berlin ist es inzwischen in Kindergärten und Schulen angekommen. Ja, also ich sage mal so, ich bin aus der Schule jetzt auch schon ein paar Jahre raus. Ja, nee, aber nichtsdestotrotz, passiert da was oder nicht? Das kann ich nicht sagen, weil ich habe jetzt auch kein schulpflichtiges Kind. Von daher bin ich da sehr, sehr unbeleckt. Und zu deiner Schulzeit warst du... Zu meiner Schulzeit war das, glaube ich, nicht so extrem gewesen. Also, man bist ja jetzt auch noch keine 80. Ja, 80 bin ich noch nicht, aber... Also ich habe heute sehr viele verkleidete Kinder gesehen, hier in Hamburg. Ja, das passiert manchmal an Fasching, manchmal, nicht immer. Ja, aber in Hamburg? Wobei, in Hamburg sind die doch öfter verkleidet, oder? So, ja, in Hamburg ist es Karneval, ne? Kindergärten und Schulen und so wird... In Hamburg sind hier einfach alle dick eingepackt, weil es da schweinekalt ist. Ja, bei uns auch. Wir hatten ich habe halt die Tage fast ein paar Kinder in Hamburg durch die Gegend geworfen. Was die Tage? Das ist ungenau. Das müssen wir definitiv auch noch markieren. Wobei ich ja mit der Alex noch was besprechen wollte. Ne? Also, sag ich mal, ich muss da wo weg, weil ich muss da Leichenflecken wegmachen müssen. Alex, da müssen wir noch mal drüber reden. Ja, war halt tot. Tja, liebe Frauen, Kinder, Eltern und sonstige, Man kann bei Google, wenn man sich einen Google-Account erstellt, männlich, weiblich und sonstiges an. Egal. Bis zum nächsten Mal. Bis in einer Woche. Weiß ich nicht wann, aber irgendwann vielleicht. Ich glaube nächsten Dienstag. In einer Woche. Glaube ich nämlich auch. Die Internet ist vor Porn, werde ich gerade angetwittert. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal und noch ein bisschen Nine Catch. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Sagen wir vielleicht alle noch nacheinander Tschüss. Es gibt wieso nicht gleichzeitig? Weil das dann zu durcheinander wäre und das mit dem Leck nicht hinhauen würde. 1, 2, 3. Tschüss. Tschüss. Dann müssen wir jetzt untereinander verabschieden. Ich hab doch gesagt. Tschüss Spotto, tschüss René, tschüss alle. Tschüss, tschüss alle. Gute Nacht, Billboy.